Ansgar Backhaus' Beschäftigung mit Marx lässt sich bis zu seiner Zeit in den 50er Jahren an der Oberschule in Thüringen zurückverfolgen, wo er allerdings unter dem Eindruck der Lektüre von Schumpeters Werk Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie die herrschende marxistische Orthodoxie in der DDR zu widerlegen suchte und so bereits die Missgunst seiner Lehrer auf sich zog. Der auf diesem Weg gewonnene Ruf eines Antikommunisten verhinderte zunächst die Zulassung auf einen Studienplatz innerhalb der DDR und veranlasste Hans-Georg Backhaus zur Aufnahme des Jurastudiums in Heidelberg. Enttäuscht von der Rechtsorientierung und damit einhergehenden Ignoranz gegenüber Marx, die man im dortigen SDS zu jener Zeit pflegte, wandte er sich ab 1962 einem Magisterstudium der Soziologie mit dem damals Diplomstudium der Soziologie mit dem damals noch verpflichtenden, zwar tatsächlich mal immer zusammengehörig, dem verpflichtenden Nebenfach VWL in Frankfurt am Main zu. In diese Phase fallen zum einen intensive Studien bei Theodor Viadorno, dessen Vorlesungen über philosophische Terminologie und die in diesen anknüpfend an Marx und Lukács verhandelten Termini der Verdinglichung, Entfremdung und des Fetischismus seine weiteren philosophischen wie ökonomischen Arbeiten bis heute prägen. Zum anderen fällt auch die Bekanntschaft mit Helmut Reichelt in diese Jahre, mit welchem er gemeinsam die heute unter dem Titel Neue Marx-Lektüre verhandelte westliche Aneignung des Marx'schen Werks begründete. Als Auslöser für die Neue Marx-Lektüre kann Backhaus' Entdeckung der Erstauflage des Kapitals 1964 in der Bibliothek des Frankfurter Kolbhauses und der in jener weit stärker hervortretenden hegelianischen Elemente der Marx'schen Wertformanalyse gelten. Eben in diesem Moment einer wesenslogischen Rekonstruktion marxischer Kategorien liegt das bis heute zentrale Anliegen der neuen Marx-Lektüre, das sicherlich auch im heutigen Vortrag vor dem Hintergrund einer Kritik bisheriger nationalökonomischer Theoriebildung seinen Niederschlag finden wird. Dabei stand und steht bis heute nicht weniger als die notwendige Gegenstandsbestimmung aller Kritik politischer Ökonomie auf dem Spiel. Von Backhaus und Reichelt in ihren Sprechstunden mit den Widersprüchen von Waren, Geld und Kapitalform konfrontiert, reagierten Adorno, Max Horkheimer und Friedrich Pollock zwar zunächst mit großem Interesse wie auch Problembewusstsein, vermochten diese Schwierigkeiten jedoch selbst nicht mehr befriedigend zu lösen. Adorno starb kurz nach der Korrektur von Hans-Georg Backhaus Magisterarbeit zu diesem Thema. Im August 69. Gemeinsam mit weiteren Adorno-Schülern bemüht er sich im Anschluss um die Explikation der in der negativen Dialektik und vielen weiteren Arbeiten Adornos bereits angedachten und postulierten ökonomischen Fundierung der Gesellschaftstheorie als Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an den Universitäten Frankfurt-Main und Bremen. Es folgte zudem ab 1974 die Herausgabe der Zeitschrift Gesellschaft bei Suhrkamp sowie eine Promotion bei Iring Fetscher und schließlich die Initiative zur Gründung der Marx-Gesellschaft 1994. In zahlreichen Artikeln und Publikationen trat er sowohl gegen die kommunikationstheoretische Verabschiedung materialistischer Kritik in den nachfolgenden sogenannten Generationen Frankfurter Schule, wie auch gegen eine Vielzahl unterkomplexer Marx-Exegeseformen, die im Zuge der Nach-68er-Diskussionen an Popularität gewannen, an. Seine 1997 im Freiburger Sayra-Verlag veröffentlichte Aufsatzanthologie Dialektik der Wertform, kennen vielleicht einige von euch, kann als das Ergebnis all dieser Überlegungen stehen und hinterließ durch ihre detaillierte Lektüre des Marx'schen Oeuvres große Spuren in der Marx-Rezeption bis heute. Dies belegen auch die Übersetzungen in mittlerweile über 10 Sprachen, jüngst sogar die des Einleitungsaufsatzes ins Chinesische. Mitte dieses Jahres wird schließlich sein lang erwartetes neues Buch mit dem Titel Marx, Adorno und die Kritik der Volkswirtschaftslehre ebenfalls bei Sayra in Freiburg erscheinen. Ich freue mich nun auf den Vortrag, in welchem Hans-Georg Backhaus sich mit Defiziten der nationalökonomischen Begriffsbildung wie auf den Antwortversuch Marxes darauf befassen wird. Danke, Hans-Georg, ich freue mich. Ja, also der Titel des Buches mag natürlich verwundern, Adorno und Volkswirtschaftslehre, was hat das miteinander gemeint? Natürlich ist der Begriff der Volkswirtschaftslehre von Adorno selten verwendet worden, spricht dann meist von politischer Ökonomie, gelegentlich von Nationalökonomie, aber das sind ja alles synonyme Begriffe, die das dieselbe, denselben Gegenstand betreffen. Ja, also Adorno und Ökonomie, das löst meistens immer sehr große Verwunderung aus. Was hat der Musiktheoretiker Adorno mit Volkswirtschaft zu tun? Da ist Folgendes festzustellen. Also die Begründer der kritischen Theorie, Horkheimer und Marcuse, die hatten alle beide im Nebenfach Ökonomie studiert. Und zwar erst Nebenfach Horkheimer. Und zum Zweiten, Adorno hat zwar keine Ökonomie im Nebenfach studiert, aber im Institut für Sozialforschung wurden Vorlesungen über Marx, insbesondere über die Marx'sche Krisentheorie angeboten. Und die hat der Adorno natürlich intensiv gehört. Und der maßgebliche Dozent Henrik Grossmann, den nannte er sehr häufig meinen Lehrer. Meinen Lehrer Grossmann. Das heißt, Adorno hat sich auch als Schüler eines Ökonomen begriffen. Nicht, dass es heute kaum bekannt wird, natürlich von der Habermasianer, also regelrecht geleugnet, verleugnet, totgeschwiegen. Und ich kann immer nur sagen, also wenn von Ökonomie die Rede war in den Seminaren, dann lebte Adorno regelrecht auf. Und legte also größten Wert darauf, dass immer stets über die, das Kapital geredet worden ist. Wobei er sich natürlich der Schwierigkeiten völlig im Klaren war. Also es wurden zum Beispiel keine Diplomarbeiten über Marx vergeben, weil, wie Adorno sagte, das für Studenten zu schwierig ist. Also wir mussten ihnen dann irgendwie einen Titel unterschieben, nicht, dass er meinen Diplomarbeit-Titel gelten ließ. Ich nannte das damals der soziale Gehalt der Wert- und Preisform des Produkts. Und das ließ er also durchgehen. Also er zögerte sogar, Dissertationen zu übergeben, dies über Marx. Alfred Schmidt sollte sich dann habilitieren über die Grundrisse. Also das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass die Adornos und Horkheimers die Grundrisse nicht kannten, konnten sie nicht kennen, denn sie sind erst 1952 veröffentlicht worden. Und Adorno hat zwar in der negativen Dialektik etwa 4 Zitate aus den Grundrissen aufgenommen, schwierige Zitate, sehr kenntnisreich kommentiert, aber in der Literatur größtenteils ignoriert. Also Schmidt sagte mir, also, Adorno hatte ihn vorgeschlagen, sich über die Grundrisse zu habilitieren. Also er war sich völlig natürlich im Klaren darüber, dass die Grundrisse nicht für die Interpretation, also die Grundrisse sind der Rohentwurf, der erste Rohentwurf des Kapitals, 1857, 1858. Dann hat er noch einen zweiten Rohentwurf geschrieben, Marx, 1861 bis 1863 und dann schließlich das Kapital 1867. Also die Grundrisse wurden selten referiert. Ich war wohl einer der Ersten, der natürlich die Grundrisse da ausgewertet hat. Auch selbst das Verdinglichungskapitel, das Fetischismuskapitel, ich würde behaupten, es ist der schwierigste Text der Sozialwissenschaft überhaupt und ist im Grunde genommen nie rezipiert worden. Nicht einmal Marxismus. Das muss ich ganz dick unterstreichen. Insbesondere an die Definition des Fetischismus als gegenständlicher Schein der gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeit. Mysteriöser Titel. Selbst in der jüngsten Arbeit aus den Federn marxistischer Ökonomen, die sich mit dem Fetischkapitel herumschlagen, findet sich seltsamerweise nie diese Definition des Fetischkapitels. Gegenständlicher Schein der gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeit. Rätselhafte Formulierung. Das soll uns noch beschäftigen. Also Adorno erkannte als eine wenige natürlich nicht diese Bedeutung des Fetischkapitels, aber mehr oder weniger intuitiv. seine Textkenntnisse waren eigentlich relativ begrenzt, auch die Horkheimers. Und das gilt eigentlich nicht nur für die kritische Theorie, insbesondere gilt das vor allen Dingen für die bekannten Marx-Kritiker wie Schumpeter. Ich bin immer wieder erstaunt, nicht über die höchst begrenzte Textkenntnis des bekanntesten Kritikers und Rezipienten von Marx, des Josef Schumpeter. Überhaupt, also Schumpeter, der hat ja nun eine Marx-Kritik geliefert, die weltweit rezipiert worden ist, also dieses berühmte Buch Sozialismus, Kapitalismus und Demokratie ist, ich weiß nicht, mindestens 15 Auflagen erschienen, in alle Sprachen übersetzt worden. Und das war also für mich eigentlich die, wie du hervorgehoben hast, die Munition Marx widerlegen zu können. Das war mein Anliegen als Oberschüler. Und das Buch bekam ich natürlich nicht in der DDR, sondern nur in Berlin. Also, später habe ich mich immer wieder intensiv mit Schumpeter beschäftigt und insbesondere also mit seiner Dogmengeschichte, eine zweibändige Dogmengeschichte von etwa 1200 Seiten, die erst aus dem Nachlass veröffentlicht wurde. Und da brauchte ich meinen Augenbrauen, als ich in einer langen Fußnote feststellte, ein Kapitel über Marx, er hat gleich vier Anläufe unternommen. In vier Kapiteln hat er Marx diskutiert und fast jedes Mal revidiert sein Referat. Und in der und wenige Jahre vor seinem Tod, also Schumpeter ist 1950 gestorben, ich glaube 1954 war es wohl, da hat er seine ganze Marx-Kritik zurückgenommen. Aber nur in der Fußnote, in einer langen Fußnote. Nicht die ganze Marx-Kritik, ich muss mich korrigieren, seine Kritik der Arbeitsteilung. Und da schreibt er wirklich, wir haben uns geirrt. Insbesondere also nicht nur er selber, sondern auch die Marx-Kritik seines Lehrers Böhm-Bawerk. Böhm-Bawerk und ich, wir haben uns geirrt. Wir haben die Marx'sche Werttheorie gleichgesetzt der ricardianischen. Das ist heute durchweg der Fall. Aber was ist nun der Unterschied? Das war nicht richtig klar, was eigentlich die Differenz zwischen Marx und Ricardo ist. Das ist natürlich letztendlich der Fähigkeit. Aber davon verstand er Schumpeter auch nichts. Der Begriff Fähigkeit taucht nirgendwo auf. Auch nicht der Begriff der Verdinglichung, geschweige denn den der Wertform, was immer das heißen mag. Auch der Begriff der Kategorie. Schon gar nicht der Begriff der Kritik. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also der Begriff Kritik, der Untertitel des Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, ist zum ersten Mal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt worden durch die kritische Theorie. Vorher sprach man nicht von der Marx'schen Theorie als eine Kritik der politischen Ökonomie. Also Kritik der politischen Ökonomie ist der Untertitel des Kapital. Aber die ersten Versuche von Marx, eine Kritik der politischen Ökonomie zu schreiben, gehen auf das Jahr 1844 zurück und auf den jungen Marx. Und was bedeutet da eigentlich Kritik der Nationalökonomie ist ursprünglich? Also 1844 nicht, hat er ein Manuskript geschrieben, das unter dem Titel Kritik der Nationalökonomie erscheinen soll, ist dann unterblieben. Aber er hat dann 1844 zwölf Jahre später hat er dann eine Schrift verfasst zur Kritik der politischen Ökonomie. Also nur der erste Teil eines Gesamtwerkes der Kritik sein. Und in diesem ersten Teil hat er nur die Wert- und Geldtheorie untersucht und kritisiert. Aber nochmals, was heißt hier eigentlich Kritik der politischen Ökonomie oder der Nationalökonomie? Ist das nicht ein anmaßender Titel? Nicht? Also, nicht diese oder jener Strömung innerhalb der Nationalökonomie, sondern der Nationalökonomie überhaupt. Was heißt das? Und wie kann jetzt nun, wie kommt nun ein 25-jähriger Absolvent der Philosophie dazu, eine Kritik der Nationalökonomie zu schreiben? eine erstaunliche Angelegenheit. Also Marx ist 1818 geboren, schreibt 1844 als 26-Jähriger also eine Kritik der Nationalökonomie. Naja, also da sind wir beim Generalthema Kritik angelangt. Damals war es ein Modewort. Jeder Philosoph, der Jungphilosoph, der sich etwas auf sich hielt, wollte eine Kritik entweder der Philosophie oder natürlich der Religionssprache, der Theologiesprache. Und das ist der Ursprung eigentlich auch der Marxenkritik. Also Pate stand die Kritik der Religion. Die Kritik der Religion sollte dann ergänzt werden durch eine Kritik der Politik und eine Kritik natürlich auch des Staates. Das war also das Anliegen der sogenannten Jung-Ekelgärtner. Und das Vorbild dieser Kritik der politischen Ökonomie war die Kritik der Religion. Und zwar speziell in ihrer Feuerbachschen Version. Deshalb beginne ich mal mit der Erläuterung dieses Kritikbegriffs, in dem ich einige Sätze aus dieser Frühschrift von 1844 vorlese. Die findet sich also hier im Zitierer in Band 40. Da zitiere ich zunächst einmal die Einleitung. Die Einleitung zur Kritik der Nationalökonomie. Da gibt es eine Vorrede und da heißt es auch gleich, man findet aus diesem Grunde in der vorliegenden Schrift den Zusammenhang der Nationalökonomie mit Staat, Recht, Moral, bürgerlichen Leben, etc. Er berichtet hier kurz, dass er Philosophie studiert hat und Recht und dann autodidaktisch mit einem kritischen Studium der Nationalökonomie begonnen hatte. In Paris, 1843-45. Jetzt zählt er dann anschließend hier seine Vorgänger auf. Es gab also bereits schon eine Kritik, und zwar in Frankreich und in England. Es versteht sich von selbst, dass sich außer den französischen und englischen Sozialisten auch die deutschen sozialistischen Arbeiten benutzt haben, darunter eine Schrift, in der eigentlich auch der Titel der Marx schon vorweggenommen war. Es gab schon eine Kritik der Nationalökonomie, nämlich von den jungen Friedrich Engels. Engels verfasste eine Schrift, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. In Band 1 finden Sie den Text. Und hieran knüpft nun der Marx an und spricht von einer deutschen positiven Kritik der Nationalökonomie, die ihre wahre Begründung in den Entdeckungen Feuerbachs, gegen dessen Philosophie der Zukunft und Thesen zur Reform der Philosophie, der kleinliche Neid und so weiter, zitiert er jetzt die Philosophie der Zukunft und fügt dann auf der folgenden Seite hinzu, dass es hier im zweiten Teil seines geplanten Werkes um eine Kritik ihrer der Geburtsstätte der Kritik ihm zu tun ist. Kritik mit ihrer Geburtsstätte, also die eigentliche Geburtsstätte ist also nicht die Feuerbachsche Religionskritik, sondern eine Kritik der hegelischen Dialektik und der deutschen Philosophie überhaupt. Also beide sind, also Feuerbach und Hegel gelten als die Ahnherren der Kritik. Man könnte natürlich sagen, das ist ja nicht eigentlich der Kant mit seiner Kritik der Reinvernunft. Deswegen spricht er auch von der deutschen Philosophie überhaupt. ersten Büchern, Kant zu denken. Aber es ist eben nicht der Kantische, sondern der hegelische Kritikbegriff. Und dieser hegelische Kritikbegriff, den finden Sie natürlich in der hegelischen Logik formuliert. Und zwar bereits schon im ersten Kapitel der Logik. Da spricht also Hegel von einer Kritik der Kategorien. Also der Ausdruck Kritik der Kategorien, den Marx mehrfach verwendet, geht auf Hegel zurück. Die hegelische Logik wurde vorgestellt als eine Kritik der philosophischen Kategorien. Und zwar findet sich dieses Zitat im ersten Kapitel, am Ende nicht der ersten Anmerkung der Seinslogik. Nicht da spricht Hegel von einer Kritik der Kategorien als das Thema der hegelischen Logik. Heißt es im Band 8, ich habe mich notiert, das muss wohl die Enzyklopädie sein, in der, ich weiß jetzt nicht, in der Surkamp-Ausgabe oder der Glocken-Ausgabe, und da heißt es also, Kritik, also das findet sich im Band 8 auf Seite 116, ich glaube, es ist die Glocken-Ausgabe, Kritik der Kategorien haben ihre eigene Dialektik, wodurch sie sich selbst negieren. Die Kategorien würden sich selbst negieren im hegelischen Sinne. Die Frage ist das Ähnlichste nun in der marxischen, wenn man so will, Säkularisierung der hegelischen Kritik angewandt auf die ökonomischen Kategorien. Wodurch sie sich selbst negieren, ihre Wahrheit verwirklichen. Also indem sie sich selbst negieren, verwirklichen sie ihre Wahrheit. Gute Worte, nicht? Aber das liegt, dieser Gedanke liegt tatsächlich an marxischen Kritik der Kategorien zugrunde. Dieser Begriff Kritik der Kategorien ist ja nicht unmittelbar identisch mit dem Begriff Kritik der politischen Ökonomie. Also wir damaligermaßen kannten Adorno und Horkheimer diese Formulierung nicht, Kritik der Kategorien. Und diese Formulierung Kritik der Kategorien findet sich also in den sehr, sehr wichtigen, der Marx-Kritik völlig unbekannten Theorien über Mehrwert, jedenfalls des dritten Bandes, also auch die der, schon wenig zitiert ihn gelegentlich, aber nicht die wichtigsten Sachen hat er überhaupt ganz bekannt. Da ist dann auch schon die Rede von einem religiösen Quid pro quo. Also Quid pro quo wird übersetzt mit Verwechslung, aber besser mit Verkehrung. Es gibt eine religiöse Verkehrung von sekundär und primär. So heißt es also hier im dritten Band der Theorie der Mehrwert, der also sehr, sehr wichtig ist, also für den Auseinandersetzung mit dem marxischen Kritikbegriff also unerlässlich, aber bis heute im Grunde genommen nicht rezipiert. So heißt es also hier. Und dieselbe Formulierung übernimmt er ins Kapital. Da spricht er davon, das Wesen des Kapitals ausgerichtet ins Gegenteil verkehrt, die wichtige Terminus der Verkehrung, auch im hegelischen Terminus natürlich. Verkehrte Welt, das ist also der Titel des dritten Kapitels der Phänomenologie, ins Gegenteil verkehrt, aber insofern auch der Charakter und die Gestalt des Kapitals vollendet. Und jetzt kommt eine großartige Formulierung, die sich im zweiten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals findet. Diese Verkehrung besteht in einer Versubjektivierung der Sachen und einer Versachlichung der Personen. Versubjektivierung der Sachen und Versachlichung der Personen. Nicht, dass also der Versubjektivierung der Sachen, nicht, das heißt, die Ware erscheint als ein Subjekt, nicht, Und das Geld erscheint als ein Subjekt, das etwas tut. Nicht das Geld macht die Dinge gleich. Hier erscheint das Geld als ein Subjekt. Und jetzt warte nun, ist die Aufgabe in der marxischen Theorie, diese Versubjektivierung der Sachen abzuleiten aus einem sozialen Verhältnis. Ob das gelungen ist, das ist eine andere Sache, aber das Programm ist natürlich faszinierend und stellt fest, der Versubjektivierung der Sachen entspricht einer Versachlichung der Personen, die nicht mehr als Person sich gegenübertreten, nicht, sondern in ihrer Rolle, wie es soziologisch heißt, Marx spricht von Charaktermasken, Adorno hat diesen Begriff sehr häufig verwendet, als Käufer, als Verkäufer, als Kapitalbesitzer, nicht als Landbesitzer. Nicht das alle sind eben Charaktermasken der Person oder eben der Person als das sachliche Kategorie. Personifizierten Kategorien, wie man auch gesagt hat. Weiterhin ist also in dieser Formulierung Versubjektivierung der Sachen korrelieren zur Versachlichung der Subjekte, ist bereits schon eine, wenn man so will, nationalökonomische Transformation der Subjektobjektrelation gegeben. Nicht also das Subjekt, das ökonomische Subjekt steht nicht schlechthin einer Realität gegenüber, sondern einer versubjektivierten Realität, nämlich in Gestalt der ökonomischen Kategorien wahrgenommen könnte. Es geht also um die, von vornherein um die Eigengesetzlichkeit von Geld, Ware und Kapital. Die gilt es zu begründen. Schumpeter hat dann in seinem Geldbuch geschrieben, ja, also wir hätten eigentlich, was wir dann nicht geleistet haben, wir Ökonomen hätten eigentlich die Eigengesetzlichkeit der ökonomischen Gestalten zu erforschen und zu begründen. Er wusste nicht, dass es genau das Programm eben halt schon des jungen Marx war. Also, das ist zunächst einmal einleitend hier zu dem Ursprung der marxischen Kritik zu sagen. Also ihre wahre Begründung erfährt die Kritik der Ökonomie in den Entdeckungen Feuerbachs. Und deswegen setzt er den Begriff, Feuerbachschen Begriff der religiösen Entfremdung entgegen dem Begriff der ökonomischen Entfremdung. Und nicht an diese Parallelität, nicht darauf ist, immer wieder hinzuweisen. Die Kritik der religiösen Entfremdung durch Feuerbach wird übersetzt in eine Kritik der ökonomischen Entfremdung. Und deswegen ist die Kritik des ökonomischen Gegenstandes auch eine Kritik dessen, nicht was er schließlich den Fähigkeit der Ware genannt hat. Also der Fähigkeit der Ware gipfelt allerdings, das ist wichtig zu wissen, in Fähigkeit des Kapitals. Zunächst einmal in Fähigkeit. Der Fähigkeit der Ware findet seine Konkretisierung, seine Fortbestimmung zunächst einmal in Fähigkeit des Geldes und der Fähigkeit des Geldes wiederum in Fähigkeit des Kapitals, insbesondere des zinstragenden Kapitals. Und da heißt es dann im dritten Band, der Zins ist die Mutter aller verrückten Formen. Also auch der verrückten Form der Ware. Also letztlich geht es immer um die Kritik des Kapitals, des Kapitalismus. Und das hat sie zumindest intuitiv, Adorno sehr gut verstanden. Denn Adorno ist einer der wenigen, und das zeigt natürlich also, dass er intuitiv wirklich das Wesen auch des marxischen Theorieansatzes begriffen hatte, dass nämlich diese Kritik der Kategorien natürlich kulminiert in der Kritik des Kapitals. Und unter diesen Aspekt müssen Sie seine These verstehen, dass das ganze Marx'sche Kapital, also diese drei Bände des Kapitals, eine Werttheorie darstellt, eine entfaltete Werttheorie. Und bis heute haben die meisten Marxisten den Begriff des Werts auf das erste Kapitel reduziert, was grundverkehrt ist. Nicht? Denn dieser, durchaus im Hegelschen Sinne, dieser Begriff der Ware und der Begriff Kritik der Ware entfaltet sich erst im Kapital. Also im ersten Kapitel ist er nur an sich vorhanden und ist fertig, vollendet, erst im Kapital, im Kapital. Und nun ist also der Kapital, der Wertbegriff allerdings, ein sehr, sehr dunkler Begriff. Einer der ersten Werttheoretiker, Ricardo, hat es dann aufgegeben. Er schrieb dann also in einem Briefwechsel an Malthus wohl, dass er mit dem Wertproblem nicht fertig geworden ist, und dass der Wertbegriff durch eine Unbestimmtheit sich auszeichnet. Also das findet man also schon hier beim Ricardo. Und deswegen habe ich zunächst einmal hier auf dieser Tafel die Vieldeutigkeit des Begriffs Wertes aufweisen wollen. Ja, also die Ökonomen kennen nur eigentlich zwei. Bewusst kennen Sie eigentlich nur zwei Begriffe, Tauschwerte gebraucht. Die Ware wird dann gelegentlich bezeichnet als Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert. Seit Adam Smith, seit Ricardo. Aber da beginnen erst die Schwierigkeiten. Es sind ungefähr 30 bis 40 Bedeutungen von Wert festgestellt worden. Also ich habe es reduziert auf 8. Grundbedeutung. Abstrakter Wert, konkreter Wert. Der Begriff des abstrakten Werts taucht bereits schon bei Hegel auf, in der Rechtsphilosophie und in der ersten systematischen Darstellung der Ökonomie bei Turgot. Da hat man schon den Begriff des abstrakten Werts, Gegenbegriff konkreter Wert. Begriff des allgemeinen Werts, ebenfalls schon bei Hegel und dann auch bei Alter Sinne, im Gegensatz zum besonderen und einzelnen Wert. Absoluter Wert, konkreter Wert. Und dieser Begriff des absoluten Wertes findet man vor allen Dingen bei Ricardo. Der hat unveröffentlichte Manuskripte geschrieben zum Thema absoluter Wert, Tauschwert. Und wurde nicht mit diesem Problem fertig. Dann schließlich ein relativ spät eingeführter Wertbegriff, eigentlich erst durch die grenznutzenden Leute, durch Jürgen Warberg, objektiver Wert und subjektiver Wert. Also hier gibt es schon 8 Wertbegriffe. Und wenn Sie jetzt so versuchen, den Begriff des Gebrauchswertes zu entwickeln, nicht, dann kommen Sie nicht umhin, sich mit diesen 4 Umschreibungen von Gebrauchswert auseinanderzusetzen. Und ebenso, was den Tauschwert angeht. Also Tauschwert ist, wie Sie sehen, hier ein sehr verzwickter Wert. Wenn Sie den untersuchen, dann kommen Sie eben auf die Begriffe abstrakt, allgemein, absolut, objektiv. Und diese Begriffe, wie Sie sehen, sind ausnahmslos der Philosophie entnommen. Also der Unterschied von absolut und relativ natürlich, vor allen Dingen der Unterschied von allgemein und besonderen und abstrakten und konkreten Wert. Aber jetzt kommen dann erst die eigentlichen Probleme. Denn zu fragen ist nach dem Verhältnis von Wert und Preis, Wert und Geld, Wert und Kapital, Wert und Reichtum, Wert und Äquivalent. Denn Äquivalent wird ja mit Gegenwert übersetzt. Auch da taucht also dieser Begriff des Werts auf. Ja, nun ist also seit, wann ist dieses Buch von Turgot erschienen? Ich glaube 1770. Seit 1770 wird über den Wert diskutiert. Und 1930 etwa hat man ähnliche Versuche unternommen, systematisch auf einer großen Tagung über Wert zu diskutieren. Eine Tagung einberufen vom Verein für Sozialpolitik. Und dieser Verein für Sozialpolitik ist die Standesorganisation der deutschsprachigen Hochschullehrer. Also die ganzen Koryphäen der Ökonomie nahmen an diesen Diskussionen teil. Und diese Diskussion, die fand in Dresden statt. Dresden habe ich hier notiert, Verein für Sozialpolitik. 1931 fand diese Diskussion statt. An dieser Diskussion haben etwa 45 Professoren teilgenommen. Also Professoren und Dozenten teilgenommen. Die hatten vorher die Aufsätze eingereicht, mehrere Aufsätze. Und diese Aufsätze sind im ersten Band veröffentlicht worden, im zweiten Band dann die Diskussionsbeiträge. Über 40 Professoren von der Ökonomie. Soziologen waren nicht dabei, also nur Ökonomen. Und einer der bekanntesten Ökonomen jener Zeit war der Franz Bornheim, der auch Soziologe war. Der Ludwig Erhard hat übrigens promoviert bei dem Oppenheimer in Frankfurt. Also Oppenheimer war in gewisser Weise eigentlich der Antipode zum Lehrer von Adorno, nicht ein Grossmann. Grossmann, nicht wahr, wie gesagt, ein damals schon prominenter Ökonom, der vom Institut für Sozialforschung angeworben wurde. Er war zuständig nicht für Ökonomie im Institut für Sozialforschung. Emigrierte mit Horkheimer in die USA und verfasste also eine ganze Reihe von zahlreichen Aufsätze. War Pole, hat in den 20er Jahren das Statistische Amt der Republik Polen aufgebaut. Also im Grunde genommen sich dann empirisch. Und bei dem hörte eben, hat er aber noch die Vorlesung über Marx. Insbesondere also auch seine Vorlesung über Konjunkturtheorie. Also Grossmann war ein sehr bekannter Konjunkturtheoretiker, hat eine sehr eigenwillige Konjunkturtheorie im Anschluss an Marx entwickelt. Und die hat der Adorno nicht bei, in offenkundig des Öfteren, nicht nur einmal, in Frankfurt gehört. Diese Vorträge von Hendrik Grossmann. Nicht von dem, er hat gesagt, es sei ein Lehrer. Dieser Oppenheimer nahm an dieser Tagung teil, hielt ein Referat. Und in diesem Referat hieß es eingangs, solange die Ökonomie noch über ihren wichtigsten Zentralbegriff, ihren Zentralbegriff streitet, und das ist trotz aller Bedingungen immer noch der Begriff Wert, ist sie noch keine Wissenschaft. Eine klassische Formulierung, klassische Herausforderung. Keiner von den anwesenden Ökonomiedozenten war nicht zu diesem Sprechen. Und es waren, wie gesagt, die Koryphäen der Herausgeber dieser Protokollbände. Also ich empfehle Ihnen, schauen Sie mal rein. Nicht dieser, ich würde sagen, das sind die Leichen im Keller der Nationalökonomie. Die Beiträge nicht zur Wertdiskussion auf dieser Tagung in Dresden 1931. Die kamen zu keinem Resultat, im Gegenteil, es waren zerstrittener denn je. Einige sagten also, der Wertbegriff ist ein so diffuser Begriff, nicht, dass wir ihn endlich fallen lassen sollten. Mit dieser These folgten ihnen natürlich eine ganze Reihe von Ökonomen, also die Neoricardianer und damals die Cassellianer und insbesondere also auch ein Mann namens Gottel und Lienfeld. Und dieser Gottel und Lienfeld, der damals sehr einflussreich war, auch von Max Weber höchst geschätzt, der sagte also, statt von Wert spreche ich nur noch von Wirtschaft. wissenschaftlicher Dimension der Dinge. Also, es gibt nicht nur die physikalisch-mathematische Dimension der Dinge, sondern es gibt noch eine vierte Dimension, nämlich die nenne ich wirtschaftliche Dimension. Also die Umschreibung verwehrt natürlich nichts anderes. Aber immerhin hatte der Gottlob Lienfeld hatte eins sehr scharfsinnig erkannt: Wenn ich über Wert diskutieren will, muss ich natürlich auch über Geld diskutieren. Merkwürdigerweise auf dieser Tagung in Dresden wurde eben nicht über absurderweise nicht über Kapital diskutiert, kaum über Geld, nicht, obwohl von der Automatisch-Perspektive der Wertbegriff im Kapitalwertbegriff kulminiert. Nicht den Kapitalwertbegriff nennt Marx auch den potenzierten Wert. Kapitalwert gleich potenzierter Wert oder auch prozessierender Wert, sich fortbewegender Wert. Und genau das kam überhaupt nicht zur Sprache, nicht auf dieser Tagung in Dresden. Ebenso wenig der Geldwert betraf. Wurde immer in traditioneller Weise diskutiert über das Verhältnis von Wert und Preis. Und hier begann dann die Marx-Kritik, die dann behauptete, nicht, also diese Differenz von Wert und Preis ist von Marx also unbefriedigend, zumindest im quantitativen Sinne thematisiert worden. Ja, was würde Marx erwidern? Er würde sagen, ja, da habt ihr die wichtigste These meiner Werttheorie gar nicht verstanden. Denn ich behaupte, dass der Preis gar nichts anderes sein kann als eine Erscheinungsform des Werts. Das heißt, der Preis ist die erste Fortbestimmung des Wertbegriffs, aber nicht die letzte. Die letzte ist dann der Kapitalwert und der Zins. Nun ist das deshalb so wichtig, weil Marx als erster, das tun bis heute die Ökonomen nicht, nach dem Preis als Preis fragt. Das heißt, Marx fragt nicht, was ist der Bestimmungsgrund des quantitativen Austauschverhältnisses. So wurde immer in der traditionellen Ökonomie gefragt. Nicht, was bestimmt das Austauschverhältnis der Waren? Sondern, und das ist dann natürlich vor allem das wahre Geldverhältnis letzten Endes, sondern er fragte, was ist der Preis als Preis? Der Preis ist eine sicherlich nicht eine physikalische Tatsache. Nicht der Preis ist nicht ein Stück Natur. Ja, aber wenn ich jetzt nun das in Frage stelle und Frage stellen muss, dass der Preis nichts Physisches sein kann, nichts Sinnliches sagen kann, ja, was ist er dann? Und diese Frage stellt Marx. Die ist bisher nie gestellt worden. Weder von der Klassik noch von der heutigen Ökonomie, dass nach dem Preis als Preis gefragt wird. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll das? Was bringt das für einen Erkenntniswert? Ein ungeheuren Erkenntniswert hat das für Marx. Denn er unterscheidet dann plötzlich zwischen einem rationellen und einem irrationellen Preis. Und diese Unterscheidung, die wird bis heute in der Ökonomie ignoriert, sagen wir. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem sehr bekannten linken Ökonomen, einem Ordinarius der Ökonomie, und ich machte ihn darauf aufmerksam, wenn Sie von Preis der Arbeit sprechen, dann ist das eine Kategorie, die Marx als eine irrationelle Form des Preises bestimmen wird. Und darauf hat er mir schriftlich erwidert, ich habe den Brief noch heute, wenn ich das tun würde, dann würde ich aus meiner Fakultät hinaus katapultiert. Das heißt, er würde sich unmöglich machen in seiner Ökonomie, in der Zunft der Ökonomie, wenn er von einer irrationellen Form des Preises sprechen würde. Ja, das ist der Sinn der Marx-Wertformanalyse. Nicht die Unterscheidung zwischen rationellen und irrationellen Preisen. Natürlich muss dann auch diese irrationale Form des Preises abgeleitet werden. Nicht sämtliche Formen der Ökonomie müssen aus sozialen Verhältnissen abgeleitet werden. Nicht als auch diese sogenannte verkehrte Form. Das habe ich noch vergessen aufzuschreiben. Es gibt bei Marx dann den Begriff der verkehrten Form des Wertes. Und eine solche verkehrte Form des Wertes ist vor allen Dingen der Zins. Und darum ist es Marx zu tun. Aber die heutigen Ökonomen in ihrer Verzweiflung überhaupt noch etwas Sinnvolles über den Begriff des Zinses, wohlgemerkt, dieser Begriff des Zinses im Sinne der heutigen Ökonomie ist fast identisch mit dem Begriff des Mehrwerts. Also das ist jetzt nicht nur der Kapitalzins, der Zins des Leitkapitals, sondern Mehrwert. Und die heutige Ökonomie vermag nichts auszusagen über den Ursprung dieses Mehrwerts. Genauer gesagt, es wird allzu viel ausgesagt, widerstreitende Aussagen, sodass man also nun heutzutage sagt, ach, das ist doch nur sekundäre Bedeutung. Wer interessiert noch die Frage nach dem Ursprung des Zinses? Also insbesondere auch die Neo-Schumpeterianer schreiben so etwas. Den Unterschied nicht zum Begründer ihrer Schule und dessen Doktorvater Böhm-Bawerk, für die stand der Zins im Ursprung der Theoriebildung, wie für Marx natürlich. Und zwar eben im Sinne des Mehrwerts. Allerdings ist es nicht völlig identisch, der Kapitalzins in Böhm-Bawerk schon wenigstens Sinn und der Marx-Mehrwert. Denn der Marx-Mehrwert impliziert doch die Rente, die Bodenrente. Nicht wäre die Bodenrente natürlich nun vulgär ökonomisch, wie Marx sagen würde, als eine besondere Quelle des Reichtums verstanden worden ist oder missverstanden worden ist. Das hier zunächst einmal zu diesem Labyrinth, kann man sagen, des Wertbegriffs, der natürlich auch in der Marxischen Ökonomie nicht abschließend diskutiert worden ist. Da bleiben natürlich viele Fragen offen, das ist klar, auch gerade in quantitativer Hinsicht. Das ist natürlich ein Thema bei mich für sich, den wir hier nicht diskutieren können. Ja, und nun im Zusammenhang mit dem Begriff des gegenständlichen Schadens ist auch wichtig der Begriff der Wertgegenständlichkeit. Das ist ein Begriff, den Marx bereits schon im ersten Kapitel einführt, und zwar im dritten Abschnitt des ersten Kapitels, also vor diesen Abschnitt Fähigcharakter des Werts. Wertgegenständlichkeit. Eine ganz merkwürdige Sache. Also, diese Gegenständlichkeit unterscheidet sich zunächst einmal von der physischen Gegenständlichkeit. Nicht? Und auch von der logischen Gegenständlichkeit. Aber was soll sie dann sein? Wenn es keine physische Gegenständlichkeit ist und auch keine logisch-mathematische, was kann man unter dieser Wertgegenständlichkeit verstehen? Zunächst einmal ganz handfeste Beispiele für diese Gegenständlichkeit des Werts. Die finden sich natürlich auf Schritt und Tritt in der Ökonomie, aber sie reflektiert diese Gegenständlichkeit nicht. Zum Beispiel, ich bringe Ihnen gleich mal ein Beispiel. Ich habe hier in den 60er Jahren unter anderem hier bei Heinz Sauermann die Einführung der Volkswirtschaftslehre gehört. Und 40 Jahre später sieht man durch die Pferdefüße dieser Einleitung. Unter anderem, dass plötzlich ganz unvermittelt taucht der Begriff des Kapitalwerts auf. Ja, was soll man darunter Wert in diesem Zusammenhang verstehen? Wert als Kapitalwert. Nicht nur im Zusammenhang der Kapitaltheorie, sondern auch im Zusammenhang der berüchtigten Kreislaufanalyse. Nicht, das ist also der Lehrstoff, nicht bis heute, ist der hauptsächliche Lehrstoff im ersten Teil der einführenden Volkswirtschaftslehre. Ich kann mich noch erinnern, als ich diese Begriff zum ersten Mal hörte, in der Statistikvorlesung, sagte der Dozent, ein damals sehr renommierter Statistiker namens Blind, über den Begriff des Wertes kann ich sachlich nichts aussagen, das ist ein rein technischer Begriff. Was der Wert ist, das weiß ich nicht. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal stutzig geworden, als der Blind das sagte. Und so ist es auch. Denn wenn er dann, damals wurde in Statistik auch die Volkswirtschaft, die Gesamtrechnung behandelt, und da tauchen dann hier solche Begriffe auf, wie Wertstrom. Wertstrom zum Beispiel einer Warenlieferung. Im Zusammenhang also mit der sogenannten gesamtwirtschaftlichen Buchführung. Der schreibt, abgegebene und empfangene Wertströme. Ja, um Himmels Willen, was ist denn das? Ein Wertstrom. Es gibt elektrische Ströme, es gibt Wasserströme, aber ein Wertstrom, der hat noch kein Physiker gesehen. Was kann in diesem Zusammenhang Wert bedeuten? Wert im Zusammenhang mit Wertstrom. Natürlich ist es gelegentlich, wird dieses Mysterium umschrieben und thematisiert, aber sehr, sehr selten. Denn es geht ja in diesem Zusammenhang um das, was der Kotterlinienfeld die vierte Dimension der Dinge behandelt. Denn der Strom ist ja etwas Volumenhaftes. Nicht? Und, aber es ist eben halt trotzdem kein physikalischer Strom. Was kann also der Wertstrom sein? Aber das ist ein Grundbegriff der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Nicht? Also die ganze Konjunkturtheorie arbeitet mit diesen Begriffen. Und sie wissen nicht, was der Grundbegriff Wertstrom heißt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Geldtheorie, ist klar. Nicht? Also wenn solche Begriffe gebraucht werden wie Wertmaß, ich habe es bedeutet in diesem Zusammenhang. Wert. Nicht? Oder Wertübertragung. Was bedeutet hier Wert? Nicht? Oder Wertaufbewahrungsmittel. Das Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Was heißt ein Wert? Wird nicht thematisiert. Kann auch nicht thematisiert werden. Denn Sie müssten sich natürlich mit diesem grundlegenden Marx'schen Begriff beschäftigen. Gegenständlicher Schein. Das ist eine Paradoxie. Denn gegenständig und Schein gelten ja als Gegensätze. Nicht also was scheinhaft ist, kann nicht gegenständig sein. Was gegenständig ist, ist eben halt nicht scheinhaftes. Nicht? Und diese Paradoxie findet sich in diesem Begriff gegenständiger Schein. Ist das jetzt eine sinnvolle Zusammenstellung von Begriffen oder nicht? Das wäre dann die nächste Frage. Aber die hängt natürlich damit zusammen, was kann hier Gegenständigkeit des Wertes bedeuten? Denn mit dem Begriff der Gegenständigkeit des Wertes taucht natürlich der andere Problembereich auf, Gegenstand überhaupt. Nicht? Also was ist Gegenstand der Ökonomie? Und damit habe ich mich jetzt in diesem Text auseinandergesetzt, der im Frühjahr erscheinen wird. Ich zähle dann auf, nicht, was verstehen die Ökonomen unter Gegenstand. Und in diesem Zusammenhang, was verstehen sie unter Realität? Nicht also, die Ökonomen unter ihnen, die wissen, es geht nicht um die Frage des sogenannten Modellplatonismus, des Verhältnisses von Theorie und Realität. Aber diese Realität wird immer einzelnig genommen, nämlich als physikalische. Allerdings wird das nicht bewusst herausgestellt, aber implizit. Wenn es heißt, die Modelle, die sollen also sein, eine Annäherung oder eine Widerspiegelung der Realität, wird nie gefragt, ja, was ist denn jetzt nur diese spezifische ökonomische Realität? Und sie kann auch nicht diskutiert werden. Also lange Zeit wurde als Gegenstand der Ökonomie bezeichnet der Begriff Reichtum. Die Ökonomie ist eine Reichtumswissenschaft, schreibt der junge Marx. Und das war damals die gängige Definition. Gegenstand der Ökonomie ist Reichtum. Und plötzlich verschwindet sich dieser Begriff Reichtum. Finden Sie selten in den heutigen Lehrbüchern. Das ist die Gegenstand der Ökonomie, ist eigentlich gar kein Gegenstand, sondern die Willenshandlung, die Willensakte sind angeblich Gegenstände der ökonomischen Forschung. Ich sage, früher war es der Gegenstand Reichtum. Also in der klassischen Ökonomie natürlich, bereits schon bei Turgot. Und dieser Reichtumsbegriff, warum ist der so umstritten? Also, diese Tabuisierung, könnte man sagen, des Begriffs Reichtum hat natürlich verschiedene Gründe. Man scheut natürlich auch den Gegenbegriff, nämlich Armut. Reichtum und Armut. Es gibt natürlich mittlerweile jeder weiß einen Reichtumsbericht, aber nicht in den Lehrbüchern. Da wird ja nach wie vor der Begriff Reichtum tabuisiert. Und diese Tabuisierung begann mit dem damals berühmten englischen Ökonomen, Soziologen und Wissenschaftstheoretiker John Stuart Mill. Nicht dieser John Stuart Mill hat im selben Jahr, in dem Marx die Vorschriften geschrieben hatte, eine kleine Broschüre verfasst. Einige ungelöste Probleme der Ökonomie, die sind bis heute ungelöst, die sicherlich, ach ja, Marx hat sie auch zitiert, aber erst später. Und in diesen ungelösten Problemen der Ökonomie schreibt der John Stuart Mill, der Begriff Reichtum trägt zu einer kolossalen Verwirrung bei. Der ist ein höchst nebuloser Begriff und am besten wir lassen ihn fallen oder ersetzen ihn durch Wohlstand. Nicht aber Wohlstand und Reichtum sind natürlich nicht identisch. Aber denken Sie nur daran, also an den Titel nicht der berühmten Schrift von Smith, Adam Smith, Reichtum der Nation. Nicht, der wird teilweise übersetzt mit Wohlstand. Nicht, aber Wohlstand ist etwas Subjektives. Aber unter Reichtum hat man damals auch etwas Objektives und vor allen Dingen etwas Abstraktes verstanden. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Also der Reichtum, der Begriff Reichtum, der wurde schon vor Marx, nämlich bei dem Ökonomen Nassau Senior, aber auch übrigens bei Hegel. Hegel hatte natürlich diese Klassiker studiert. Und Hegel übernahm auch den Begriff des Reichtums. In der Phänomenologie des Geistes gibt es zum Beispiel ein Kapitel Staat und Reichtum. Ja, und dieser Begriff des Reichtums ist deshalb so ein schwieriger Begriff, weil er eigentlich ein in sich widersprüchlicher Begriff ist. Er ist nämlich einmal etwas Konkretes und dann wiederum etwas Abstraktes. Und das hat er Marx nicht erfunden. Er fand es vor der Literatur. Nicht also bei Nassau Senior vor allen Dingen, der Begriff abstrakter Reichtum. Und diesen abstrakten Reichtum steht gegenüber der konkreten Reichtum. Und den konkreten Reichtum nannte man dann Wohlstand. Nicht? Und so wurde dann also der Titel vereinfacht übersetzt, denn das ist der Titel, Wohlstand der Nation statt Reichtum der Nation. Das ist eine ganz ungemein Erkenntnis, die eine ungemein schwierige Frage. Wie soll man Gegensätzliches in einem und denselben Gegenstand finden und vereinen? Nicht, es gibt ja nicht zwei Reichtümer. Es gibt nur den einen Reichtum, nicht der einmal als abstrakter und dann als konkreter erscheint. Und das ist jetzt nur die große Leistung von Marx, dass er als erster den sogenannten Doppelcharakter oder das Doppelsein der Ware erkannt hat. Mit diesem Problem des Doppelseins, dass die Ware gebrauchswert und tauschwert ist, oder als Reichtum konkreter und abstrakter Reichtum, allgemeiner und besonderer Reichtum, denn jetzt taucht die Frage auf, ja, was ist denn jetzt so die Einheit dieser Gegensätze? Nicht die Einheit der Gegensätze von abstrakt und konkret, von allgemein und besonderem, von objektiven und subjektiven. Nicht? Und damit sind wir eigentlich beim Problem der Dialektik angelangt. Nicht? Die hat die Aufgabe, solche Einheit des Gegensätzlichen zu denken. von abstrakt und konkret und so weiter und so fort. Und das leistet natürlich nicht die, bis heute nicht, die akademische Ökonomie. Denn das Thema Dialektik ist tabu. Und in der Tat, es gibt Schwierigkeiten, Dialektik, keineswegs sind die begrifflichen kategorialen Probleme der Übersetzung von jeglichen Kategorien in Marx gelöst. Aber das Erkenntnisprogramm von Forschungsprogrammen, wenn man so will, von Marx ist natürlich nach wie vor nicht weit überlegen dem Problemhorizont auch noch der deutschen Ökonomie. Denn die stellt die Frage nach dem Doppelsein der Ware, des Geldes, des Kapitals. Und nun sagt Marx in einem bekannten Brief an Engels, glaube ich, er sagt, kurz nach dem Erscheinen des Kapitals, da sagt er, schrieb er, also ich verstehe gar nicht in diesen Rezensionen, dass die gar nicht kapieren, worum es mir überhaupt zu tun ist. Dann nennt er drei Punkte auf, zählt er drei Punkte auf. Der zweite Punkt ist genau dieses Problem des Doppelseins. Des Doppelcharakters der Ware, wie er sagt. Und des Gedoppelten, nicht wie auch häufig in Anlehnung Hegel sagt. Des Doppelcharakters der Ware, von dem her Marx auf den Doppelcharakter der Arbeit schließen will. Das heißt, diese Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit, also von konkreter und abstrakter Arbeit, diese Lehre ist abgeleitet aus der Lehre vom Doppelcharakter der Ware. Und das unterstellt er fest, dass die Kritiker sehen gar nicht, worauf ich hinaus will. Nicht? Es kommt wirklich auf dieses, auf diese, man kann sagen, universale Analyse des Doppelcharakters ökonomischen Kategorien an. Nicht, dass sie also Gedoppeltes in dem Sinne sind, dass sie Abstraktes und Konkretes vereinen. Das wäre eigentlich zunächst mal das Wichtigste. Nicht? Jetzt können wir nun hier mit den Fähigkeiten beginnen. Oder? Ach so, ja, also Sie können mich unterbrechen, nicht? Und Fragen stellen. Bitte. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Thema die Relation Ware zum Preis von Piers Hafer noch ausgearbeitet wurde in einem Sinne, der heute ja betrieben würde. Kann man dazu was sagen? Ja, also damit waren wir natürlich auch in Frankfurt beschäftigt. Da gibt es einen Hafferianer namens Scheffold, der natürlich diese These sehr engagiert verfochten hat. Aber in diesen Diskussionen konnte man immer wieder feststellen, er weiß nicht, wovon er redet. Er weiß nicht, was wert ist, er weiß nicht, was Preis ist. Also all diese Dinge, die ich hier aufgezählt habe, die finden sich bei ihm nicht. Aber es gab noch eine Mitkämpferin von Sraffa, die Joan Robinson, nicht? Und sie war also auch bei in Frankfurt und Scheffold hatte auch bei ihr promoviert und die erhob ähnliche Vorwürfe gegen Marx, die übrigens da der Habermas aufgegriffen hat. Also Habermas stützte sich in seiner Marx-Kritik auf zwei Autoren, wenn ich es richtig sehe, in seiner Kritik der Arbeitswerttheorie, nämlich auf Schumpeter, auf das berühmte Buch Sozialismus, Kapitalismus und Demokratie und zweitens auf eine Keynes-Assistentin, Keynes-Mitarbeiterin namens Joan Robinson. Nun hat aber ähnlich wie Schumpeter auch die Robinson ihre Marx-Kritik später zwar nicht vollständig zurückgenommen, nicht alle der Sache nach hat sie es getan. Also die Leute haben dann ehrlicherweise gesagt, dass sie haben den Marx sehr oberflächlich gelesen. Unsere quantitativen Fragestellungen müssen zumindest ergänzt werden durch qualitative Fragestellungen. Und die Ökonomie ist nicht imstande, nun eine solche qualitative Theorie der ökonomischen Kategorien zu entwickeln. Es geht dann immer nur um quantitative Relationen aufgrund von willkürlich festgesetzten Definitionen der Kategorien. Unter Kapital versteht man das und das und so weiter. Und so ähnlich ist es also auch als Rafa, aber ich gebe zu, dass ich als Nicht-Mathematiker mir kein Urteil darüber erlauben kann, was ist eigentlich mit der berühmt-berüchtigten Wertpreistransformation auf sich hat. Ich kann nur das eine sagen, also all diese mathematischen Ökonomen, nicht die jetzt sich mit diesem Verhältnis von Wert und Preis beschäftigen, haben es bis jetzt unterlassen, zu klären, ja, in welchem Sinne sprechen wir denn hier von Preis? Nicht, die kennen alle nicht, also weder Safa noch die Robinson, die Unterscheidung von rationellen und irrationellen Formen des Preises. Schumpeter, der hatte eine gewisse Ahnung von diesen Dingen und in seinem unveröffentlichten Manuskript Das Wesen des Geldes vermerkt er im letzten Teil, ja, also was nun den Zins angeht, in diesem Zusammenhang sprechen wir im ganz anderen Sinne von einem Preis, als wenn wir vom Preis der Ware sprechen. Nicht, aber er unterlässt es natürlich, diese negative Bestimmung anders positiv zu deuten. Ja, was ist denn der Preis? Nicht, und er wusste wohl offenbar auch nichts, dass es Markt genau um diese Unterscheidung angekommen ist. Also er hat dann zwar seine Kritik der marxischen Werttheorie größtenteils zurückgenommen, aber diese Dinge, ja doch, ich will auch bis jetzt nicht. Sprechen dann von Wertformen. Nicht? Dieser Begriff Wertform war schon wieder völlig fremd, ebenso der John Robinson. Nicht? Also dieser ganze Formaspekt und diese Formen, ja, was sind es nun für Formen? Es sind eben nicht nur Gedankenformen, sondern es sollen also auch seiende, reale, existierende Formen sein. Und das führt natürlich wiederum nicht in das, in die Gefilde der Erkenntnistheorie. Nicht, was heißt das, dass die ökonomischen Formen, wie Marx sagt, existenzbestimmend sind? Kategorien, sagt er, sind Existenzbestimmungen, Daseinsformen der gesellschaftlichen Arbeit. Das heißt, sind kein Modell. Nicht, man kann sagen, also der Begriff der Kategorie als Daseinsform und der Begriff des Modells nicht stehen sich gegenüber als unvereinbar, als absolut gegensätzliches. Kategorie als Daseinsform. Ja, das hängt natürlich immer mit der Frage zusammen, was heißt der Gegenstand? Nicht? Also wenn es den Wertstrom und die Wertgegenständigkeit gibt, dann haben wir es ja mit etwas Realem zu tun, also nur das heißt man. Aber dieses Real ist wiederum eben kein physikalisch Reales, sondern gegenständlich erscheinen. So, ich werde gemahnt, dass wir also jetzt nur mit der Lektüre beginnen. Aber andere weitere Fragen. Bitte? Was ich auch wundert hat, ist, dass wir fast gar nicht um die Arbeit so zu reden kommen. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Das heißt, ich habe natürlich von der abstrakten Arbeit gesprochen. Also wichtig ist natürlich der Begriff der gesellschaftlichen Arbeit. Das ist natürlich auch ein sehr umstrittenes, selbstverständlich, es gibt Ökonomie, ist alles umstritten. Das ist also auch ein höchst problematischer Begriff der gesellschaftlichen Arbeit. Denn arbeitet die Gesellschaft oder arbeiten Einzelne? Nicht, also das sind natürlich Fragen, die zunächst mal verblüffen. Das überliest man einfach, gesellschaftliche Arbeit. Unterschied zur privaten Arbeit. Es gibt den Gegensatz von privater und gesellschaftlicher Arbeit. Ja, was heißt denn Gesellschaft? Nun sagt der Adorno in seinem Aufsatz Gesellschaft und ähnlich Max Weber im Mobilitätsaufsatz, Was Gesellschaft ist und was sozial ist, ist höchst unbestimmt. Es ist äußerst schwierig, nicht den Begriff Gesellschaft definieren zu wollen. Und Max Weber schreibt dasselbe mit dem Begriff des Sozialen. Das sind alles schillernde Begriffe, unbestimmte Begriffe. Und die Aufgabe eigentlich der Mythologie besteht genau darin, diesen unbestimmten, vagen Begriffen einen ganz bestimmten Sinn zu verleihen. Aber wie? Wenn das eben ein allgemeingültiger Sinn sein soll, den jedermann akzeptieren muss. Und das ist ja offenkundig der Marx nicht vollständig gelungen, seine Gegner zu überzeugen. Nicht, denn sonst wäre ja der Begriff der gesellschaftlichen Arbeit in jedermann im Munde. Nun, ich will das jetzt nicht länger ausbreiten, ich möchte nur auf das eine hinweisen. Der Begriff der gesellschaftlichen Arbeit hat es wiederum mit etwas sehr Plausiblem zu tun, nämlich mit dem Begriff der Arbeitsteilung. Und wenn ich den Begriff der Arbeitsteilung untersuche, komme ich wahrscheinlich zum Begriff der gesellschaftlichen Arbeit. Und was nun diese Arbeitsteilung angeht, schreibt Marx im zweiten Rohentwurf, die Arbeitsteilung ist die Kategorie aller Kategorien. Die Arbeitsteilung ist also die Kategorie schlechthin. Und aus ihr, der Kategorie der, aller Kategorien, sind die einzelnen Kategorien abzuleiten. Nicht also, ob das alles gelungen ist, ist eine andere Sache, nicht? Aber zunächst mal ist das im Hinblick nicht also auf die Entwicklung von Kategorien, nicht, die der Marx hier jetzt nun unternehmen wollte, sehr plausibles Argument. Das leuchtet sich mal sehr ein. Also das findet sich in dem zweiten Rohentwurf des Kapitals, in dem Entwurf von 1861 bis 1863 im Band 43. Nicht die Arbeitsteilung als Kategorie aller Kategorien. Und eins ist Tatsache, die Ökonomen sprechen zwar heute selbstverständlich, häufig von Arbeitsteilung, fast in jedem Lehrbuch, nicht? Aber dieser Begriff wird nicht untersucht. Es wird nicht gefragt, auch da haben wir wiederum das Problem der Einheit des Gegensatzes. Es wird nicht gefragt, in welchem Verhältnis jetzt nun die Einheit der Arbeitsteilung zu denken ist im Verhältnis zu den vielen Arbeiten. Nicht? Also Einheit und Vielheit, dieses philosophische Kategorienpaar, finden Sie natürlich wieder im Begriff der Arbeitsteilung. So, mach ich es. Ja. Nee? Das ist meine Version. Ja, also, Fähigkeit Charakter der Ware. Etwas wollen wir uns jetzt mal zuwenden. Also, das ist der vierte Abschnitt, Fähigkeit Charakter der Ware. Und der Begriff der abstrakten und konkreten Arbeit wird bereits schon natürlich in den ersten und zweiten Abschnitten eingeführt. Und die werden gelesen, nicht aber nur halb verstanden. Es wird nämlich nicht der dritte Abschnitt gelesen, denn der dritte Abschnitt hat es natürlich auch schon in sich. Und der dritte Abschnitt des Kapitals, auf den dann der Abschnitt Fähigkeit der Ware folgt, beschäftigt sich auch mit einem höchst schwierigen und komplexen Thema, nämlich ein Thema, nicht das eben auch der Gottlieb, zum einen wenige Ökonomen, thematisiert haben, mit dem Begriff des wirtschaftlichen Zirkels. Der Ausdruck stammt von Gottlob Diefenfeld. Der wirtschaftliche Zirkel, in dem nämlich das eine Moment eines Verhältnisses auf ein anderes verweist und umgekehrt, besteht primär zwischen Ware und Geld. Ware verweist auf Geld und Geld verweist auf Ware. Das nennt der Gottlieb den wirtschaftlichen Zirkel. Und zwar den ungelösten Zirkel. Nicht diese Korrelation von Ware und Geld. die Ware, Ware und Geld, nicht, so heißt es bei vielen Ökonomen, stellen Gegensätze dar. Das heißt, das Geld ist der Gegenbegriff zur Ware. Und die Ware der Gegenbegriff zum Geld. Und jetzt stehen also jetzt nun beide in irgendeinem obskuren Verhältnis. Und dieser Begriff des Verhältnisses wird uns gleich jetzt ja begegnen, finde ich, der Ware. Denn es ist ja ein Verhältnis der Dinge. Welcher Dinge? Keiner physikalischen Dinge. Nicht, sondern Marx nennt diese ökonomischen Dinge ziemlich übersinnliche Dinge. Das heißt, die Ware ist ein sinnlich übersinnliches Ding, aber auch das Geld ist ein sinnlich übersinnliches Ding und erst recht das Kapital. Sinnlich, das Sinnliche, mit dem Sinnlichen wird bezeichnet jetzt nur der Gebrauchswert. Den Gebrauchswert, den kann ich anfassen, den kann ich hören, sehen und riechen. Aber den Preis kann ich weder sehen, noch hören, noch riechen. Deswegen nennt ihn Marx etwas Übersinnliches. Und ebenso, was das Kapital angeht, nicht? Also den Zins. Und ohne Zins können Sie nicht den Begriff des Kapitals bestimmen. Der Zins ist auch etwas Übersinnliches, nicht etwas Greifbares. Nicht, sondern eben ein Abkömmling des Kapitalwerts. Also dieser Begriff des sinnlich-übersinnlichen Dings ist natürlich grundlegend für das Verständnis des Fähigkapitels. Der wird uns gleich begegnen, schon auf den ersten zwei Seiten. Und ich kenne kaum einen Ökonomen, nicht, der diese Macht zur Bestimmung der Ware als sinnlich-übersinnliches Ding thematisiert hat. Sie scheuen alle davor. Sie sagen nicht, dass es so etwas nicht gibt. Es gibt überhaupt noch ganz, ganz wenige Ökonomen, die sich mit der Fähigkeit beschäftigt haben. Ich wüsste eigentlich nur einen, den einen Nobelpreisträger, Vassil Leontjev. Der hat einen Artikel geschrieben über die Marx-Wert-Theorie und da taucht der Begriff des Fähigkeits auf. Aber Leontjev nicht war sonst ein russischer Emigrant. Der hat die Dinge natürlich nicht in Russland irgendwie zumindest intuitiv wahrgenommen. Im deutschsprachigen Bereich kenne ich noch eigentlich nur den mathematischen Ökonomen Weizsäcker, aber das ist vielleicht auch alles sehr dürftig, was die zu schreiben haben. Also auch der Vassili Leontjev kann nicht befriedigen. Das sind immerhin 15 Seiten starker Aufsatz, veröffentlicht in einem Methodenband bei Kiepenheuer-Witsch, einem sehr lesenswerten Methodenband, Methoden und Begriffe der Nationalökonomie. Es heißt Gegenstand und Methode der Nationalökonomie. Sehr lesenswert, nicht, da behaken sich die Ökonomen wechselseitig, nicht ihre Begriffsbildung. Also ist auch der Hans Albert mit seiner Kritik der Ökonomie drin enthalten und eben auch dieser Leontjev. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Sonst wüsste ich nicht, einen einzigen Ökonomen zu nennen, nicht der sich zum Beispiel in diesem Begriff sinnlich übersinnlich oder gar der Begriff des gegenständlichen Scheins auseinandergesetzt wird. Und hier in diesem Abschnitt Fähigkeit der Ware, da werden Sie den Ausdruck finden, Verhältnis von Waren. Nicht nun, gibt es eine Gegenthese für Max Weber. Nicht die Soziologen, nicht, die werden sich erinnern, an den Objektivitätsaufsatz von Weber. Und da sagt der Weber, wir haben es nichts zu tun mit dem Zusammenhang von Dingen, sondern dem Zusammenhang von Problemen. Und dieser Satz aus dem Objektivitätsaufsatz hat uns der Adorno immer wieder herangezogen und attackiert. Sind denn Geld und Ware keine Sachen, keine Dinge? Und wenn ich von Geld spreche, muss ich auch von Ware sprechen. Wenn ich von Ware spreche, muss ich von Geld sprechen. Nicht? Das heißt, wir haben hier ein Korrelationsverhältnis. Aber was ist denn nun das für ein Verhältnis, wenn es kein logisches Verhältnis ist, aber auch kein physikalisches? Nicht? Also kein Naturwissenschaftler und aber auch kein Geisteswissenschaftler hat jemals nicht diesen Begriff des Verhältnisses der Dinge im ökonomischen Raum thematisiert. Und dieser Begriff des Verhältnisses wiederum ist aber in der hegelischen Logik verwurzelt. Es gibt eine berühmte Formulierung des Begriffs Verhältnisses in der logischen Vorbildhermeneutik. Und da hat der Hegel genau nicht diese wechselseitige Bestimmung nicht der Dinge thematisiert. Nicht, dass also die Dinge sich wechselseitig ausschließen und auch bedingen. Das ist genau das Thema der Wertform. Und das wird im dritten Abschnitt des Kapitals diskutiert. Dass also die sogenannte relative Wertform und die Äquivalentform sich wechselseitig bedingen und ausschließen. Nicht, also das ist dieses urdialektische Verhältnis, das Marx im ersten Kapitel diskutiert, bis heute den Ökonomen unbekannt. Obwohl es im dritten Abschnitt geht es eigentlich nur um dieses rätselhafte Verhältnis. Und Marx rekurriert wiederum eben auf diese hegelische Thematisierung des Verhältnisses, des Begriffsverhältnisses. Und zwar hat Hegel im zweiten Teil der Logik dieses Verhältnis thematisiert, weil nämlich dieses Verhältnis von Kant völlig unzulänglich behandelt worden ist. Also Kant nicht kennt als Verhältnisse nur das Kausalverhältnis, das Verhältnis der Wechselwirkung und das Verhältnis von Substanz und Akzidenz. Nicht, das sind diese Kategorien der Relation. Nicht, nicht das dritte Begriffspaar, Begriffstriade, genauer gesagt, nicht in der Kategorientafel. Und das hat der Hegel kritisiert und hat nun in der Logik ganz andere Verhältnisse thematisiert, an die nun der Marx angeknüpft hat. Das ist einmal das Verhältnis von Teil und Ganzen, dann das Verhältnis von Innen und Außen. Das ist eigentlich der dritte Begriffspaar. Also das erste Begriffspaar Teil und Ganzes und das zweite Begriffspaar Kraft und Äußerung und das dritte Begriffspaar Innen und Außen. Und das sind natürlich alles Begriffe, die in der Ökonomie verwendet werden müssen. Innen und Außen, verwehrt. Das gleicht also auch der Begriff des Substantialitätsverhältnisses. Und diese drei Kategorienpaare, die leiten dann über in die sogenannte Begriffslogik. Und in der Begriffslogik werden im Anschluss an die Wesenslogik dann die Verhältnisse von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnen diskutiert. Und das ist für Marx grundlegend. Nicht, er sagt, die Zirkulation ist ein hegelischer Schluss. Bis heute wird diese These nicht diskutiert. Er sagt nicht hegelischer Schluss, also wenn er von Schluss spricht, ist es natürlich der hegelische Schluss gewesen. Nicht, der Hegel sagt dann schließlich, alle Dinge sind ein Schluss. Nicht ein Verhältnis von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnen. Und das übernimmt Marx in die Zirkulationstheorie des Geldes. Und sagt, die Zirkulation im kategorialen Unterschied zum Produktentausch ist ein Schluss. Ein Schluss vom Besonderen zum Allgemeinen und schließlich zum Einzelnen. Die besondere Ware wird ausgetauscht gegen die allgemeine Ware, sprich Geld, und die allgemeine Ware gegen die einzelne Ware, die konsumiert wird. Nicht als ein hegelischer Schluss. Die Ökonomie für mich wird nicht rezipiert. Allerdings, leider Gottes hat auch Adorno und Horkheimer diese Dinge nicht gesehen. Das Problem der hegelischen Schlusslehre im Kontext der Werttheorie. Und damit haben sie verkannt den Unterschied, den kategorialen Unterschied bei Marx zwischen dem sogenannten Produktentausch und der Zirkulation. Und das ist aber eine wesentliche Zielsetzung der Formanalyse, diesen Unterschied der Formen Produktentausch und Zirkulation zu thematisieren. Denn wie ungeheuer wichtig das ist und wie fatal wiederum, dass die kritische Theorie das bisher ignoriert hat, also auch Platon und Horkheimer, von Horkheimer das Ganze zu schweigen, das nehme ich mit dem Begriff der Zirkulation. Ware, Geld, Ware. Nicht? Das ist diese berühmte Formel. Ware, Geld, Ware. Während dagegen der Produktentausch, das ist der Tausch von Produkten und nicht von Waren. Oder von Gebrauchswerten, könnte man auch sagen. Und diese Differenz von Produktentausch und Zirkulation ist deshalb so ungeheuer wichtig, weil nämlich in diesem Zusammenhang die hoch umstrittene Kategorie Totalität eingeführt wird. Marx sagt in den Grundrissen, die Zirkulation ist die erste Totalität unter den ökonomischen Kategorien. Bis heute nicht thematisiert. Diese Dinge sind auch unter konjunkturtheoretischen Aspekten sehr ungeheuer wichtig. Denn Marx behauptet, das berühmt-berüchtigte Seeische Theorem, das da behauptet, es gibt keine Überproduktionskrisen, beruht auf dieser Verwechslung von Zirkulation und Produktentausch. Also das sind keine scholastischen Spitzfindigkeiten. Es geht hier um elementare Problemstellungen. Nicht, er behauptet nicht, dass also die Begründer nicht dieses Theorems, Seeischen Theorems, dass die eben Produktentausch und Zirkulation in Einsätzen, das heißt gegensätzliches in Einsätzen. Und dass sie nicht unterschieden und nicht unterscheiden, Kauf und Verkauf einerlei, Tausch andererseits. Nicht? Also in diesem Kapitel, Ende des dritten Kapitels, da finden Sie in der Fußnote, sagt Marx, zitiert dann den C, beziehungsweise seinen Nachahmer, den frühen Mill, den Vater des John Stuart Mill, den James Mill, und die sprechen dann von Kaufen und Verkaufen. Ja, in dieser Fußnote fügt der Marx hinzu, bitte, sagen Sie mir doch, was das ist, Kaufen und Verkaufen. Und hier auf so einen Gedanken ist noch kein Ökonom gekommen. Nicht, dass man das definieren muss und unterscheiden muss von Tauschen. Nicht? Und das ist eigentlich der Sinn der Wertformanalyse. Nicht wesentlich. Und das hat bereits schon, wie gesagt, der junge Marx erkannt. Ich bin in Versuchung, mich nochmal auf die Frühschriften zurückzukommen, aber lassen Sie das sein. Aber hoffentlich ist Ihnen das jetzt so einigermaßen klar geworden, welche Probleme es mit diesem Begriff des Verhältnisses auf sich hat. Nicht, dass mit der hegelischen Thematisierung des Begriffs Verhältnis notwendig Dialektik ins Spiel kommt. Und dass diese Thematisierung des Verhältnisses im dritten Teil der Logik schließlich auch zu einem Begriff des Real Allgemeinen führt. Nicht denn, dieser Schluss, besonderes Allgemeines Einzelnes, wobei also das Besondere auf das Allgemeine verweist und das Allgemeine auf das Einzelne, macht natürlich deutlich, dass in diesem Zusammenhang das Allgemeine natürlich ein Real Allgemeines sein muss. Und mit diesem Begriff des Real Allgemeinen kommt natürlich der ganze Nominalismus-Realismus-Streit in der Philosophie zum Tragen. Und dieses Real Allgemeine wiederum, nun ja, das ist eine Spezialität eben der Frankfurter. Allerdings ungelöstes Problem, das Problem der sogenannten Realabstraktion. So, das also zunächst einmal als Einleitung in die Lektüre des Fertigkapitels. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten? Nur noch 10 Minuten. Ja, also da möchte ich Sie also eben auf nochmal auf diese drei wichtigen zentralen Probleme hinweisen im Fertigkapitel. Ziemlich übersinnliches Ding. Zweitens, den Begriff der zweiten Natur. Den finden Sie der Sache nach schon im Fertigkapitel. Und zwar sagt er schon auf der ersten oder zweiten Seite des Fertigkapitels, der Preis und alle anderen Kategorien und Bestimmungen der Ökonomie sind gesellschaftliche Natureigenschaften. Auch das wieder ein paradoxer Begriff. Nicht? Also Gesellschaft und Natur werden entgegengesetzt. Und hier sagt Marx, also hier finden wir die Vereinigung nicht von Gegensätzen in dem Begriff der gesellschaftlichen Natureigenschaft. Was ist damit gemeint? Naja, der Preis ist eine gesellschaftliche Natureigenschaft. Kein Ökonom ist jemals auf den Gedanken gekommen bis heute. Wird sich scheuen, solche Begriffe zu verwenden, das ist ein philosophischer Begriff, das hat mit Ökonomie nichts zu tun und so weiter. Aber auch die Marxisten, nicht, die gehen sehr sparsam und sehr ambivalent mit solchen Begriffen um. Preis als gesellschaftliche Natureigenschaft. Nicht, das ist etwas höchst Paradoxes. Na. Und nun setze ich in der Marx in dem Fetischkapitel auch mit dem Ricardo auseinander. Nicht? Und Sie finden in der Literatur immer wieder die Gleichsetzung von Marx und Ricardo. Also insbesondere in der ökonomischen Literatur. Mit Marx beschäftigt man sich überhaupt nicht. Nicht der Marx ist eigentlich nur ein Abguss von Ricardo. Sagen wir mal, eine kritische Fortbestimmung, wie der Schumpeter sich ausdrückt. Aber in Wahrheit sind das natürlich fundamentale Unterschiede. Nicht denn der Ricardo fragt nie, und die klassische Ökonomie fragt nie nach dem Preis als Preis. Und fragt nie nach dem Problem des Übersinnlichen, des Übernatürlichen. Aber das steht beim Marx im Vordergrund. Nicht, was heißt hier natürlich das Übersinnliche? Naja, zunächst mal ganz simpel. Sie können diese Relation Preisgeld nirgendwo sehen. Sie können sie nicht fühlen. Sie müssen sie denken, aber wir müssen sie denken. Woher kommt die Notwendigkeit des Zwangs? Das ist die weitere Frage. Nicht? Und so führt Marx der Sache nach, terminologisch allerdings nur in den Grundrissen, in diesem Zusammenhang auch den Begriff des notwendigen Scheins an. Nicht? Das heißt, wir sind gezwungen, solche paradoxen Dinge zu denken, wie Preis. Preis der Ware, Preis des Kapitals, Preis des Bodens, was soll das heißen? Nicht? Und das ist nun diese Aufgabe einer Kritik der Kategorien. Preis der Arbeit, was soll das heißen? Nicht im Unterschied, wie es der Preis der Ware. Also das heißt, die Realität ist bei Marx gestuft, wie Lukács als erster erkannt hat. Es gibt nicht die Realität. Es gibt Abstufungen der Realität bis zu realen Scheinen. Und dass dieser Begriff des notwendigen Scheins, der wird der Sache nach hier im Fetischkapitel eingeführt. Also gegenständlicher Schein der gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeit ist ein notwendiger Schein. Das ist keine Fiktion, das ist keine Erfindung des Philosophen Marx, sondern das ist eine Beschreibung dieser ökonomischen Paradoxien. Von den Philosophen selbst gibt es, so viel ich weiß, nur einen einzigen, außer dem Philosophen der kritischen Theorie, der dafür zwei Leute, die dafür ein Gespür hatten. Das ist einmal seltsamerweise der Max Scheler, der sagt, wir haben Marx die Entdeckung einer neuen Gegenständigkeit zu verdanken. Er wird das später nie wiederholen und er hat es auch abgeschrieben von einem russischen Ökonomen, nicht der im Weber Sombatsch Archiv für Sozialwissenschaft das entdeckt hat. Er zitiert ihn nicht. Wahrscheinlich hat auch das Sohn Rehle ein bisschen gestiepelt diesen russischen Autor, der bis heute unbekannt ist. Der hat das 1912 in Moskau geschrieben. Man weiß nicht, wer er ist. Und er hat in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, also in dem von Weber, Max Weber und Sombart herausgegeben, berühmten Archiv, zum ersten Mal das Problem des Fetischismus zumindest ansatzweise richtig thematisiert. Wahrscheinlich auch der Lukács hat das möglicherweise auch von diesem Aufsatz, auch das nur nebenbei. Also das müssen Sie sich immer wieder vor Augen führen, wie hier auch der Gegensatz von Philosophie, Soziologie, Ökonomie, verfließt. Nicht? Wie wirklich das eine in das andere hineinspielt. Nicht? Denn die Philosophie hat es ja zu tun mit der Thematisierung des Gegenstandes. Nicht? Insbesondere die kantische Philosophie, nicht die also nun die Existenz eines Gegenstandes leugnet. Nicht? Das ist ja nun immer eine Sache der Gegenstandskonstitution, nicht? Das heißt eine Konstitution durch das transzendentale Bewusstsein. Nicht? Also für Kant gibt es bekanntlich eben nicht den Gegenstand, sei denn, man versteht unter Gegenstand das Ding an sich, aber das Ding an sich ist unbekannt. Übrigens, Adorno finde ich auch das wiederum zeugt natürlich von seiner Genialität, dass er in der, ich glaube in den negativen Dialekten, glaube ich, auch noch woanders, das Problem des Wertes darin der Formulierung zusammenfasst. Der Wert ist das Ding an sich der bürgerlichen Gesellschaft. Eine fabelhafte Formulierung. Der Wert ist das Ding an sich der bürgerlichen Gesellschaft. Nicht, da trifft er genau nicht das, den eigentlichen Nerv der Ökonomie. Der Wert ist das Ding an sich der bürgerlichen Gesellschaft, so hätte man das überschreiben können. Nicht? Denn das war eigentlich auch den Atom vollkommen klar, dass der Wertbegriff natürlich kulminiert im Kapitalbegriff. Das wusste er. Und wenn er sagt, also die ganze Marktökonomie ist eine Werttheorie, nicht, dann sagt er implizit, nicht, die ist vor allem eine Kapitaltheorie, nicht eine Kapitalwerttheorie. So müsste ich genau heißen. Ne? Gut. Jetzt können wir also nun mal anfangen. 5 Minuten, ach, nur noch 5 Minuten. Also jetzt wird es Ihnen wahrscheinlich leichter fallen, dieses Kapitel zu lesen. Also ich meine, das ist der schwierigste Text der sogenannten Sozialwissenschaft. Das Friedrich-Kapitel und bis heute nicht rezipiert, immer nur partiell. Bedauerlicherweise hat es eben, ich habe bei Adorno ein Referat gehalten über die, das habe ich genannt, Dialektik der Wertform und im Seminar, ich stand am Pult, Adorno saß neben mir und als ich dann zitierte, sinnlich, übersinnliches Ding, da schaute er unterbrach mich, Adorno, und sagte, ach, das steht wohl im Friedrich-Kapitel. Sagt er, ja, in der Tat. Er hat den Ausdruck auf mich gebraucht. Sinnlich, übersinnliches Ding. Ja, ich meine, das ist natürlich eine geniale Formulierung von Marx. Nicht? Also wie hier in einer Begriffsverbindung Gegensätzliches vereinigt wird. Gegenständlicher Schein, sinnlich übersinnliches, nicht, oder gesellschaftliche Natureigenschaft. Nicht? Und dieser Begriff der gesellschaftlichen Natureigenschaft, den wir gleich hier auf der zweiten Seite finden, den übersetzt natürlich Adorno intuitiv mit dem Begriff der zweiten Natur. Nicht? Und diese zweite Natur, dieser Begriff wird schon von Kant verwendet und dann vor allen Dingen von Hegel. Und in der marxistischen Literatur taucht der Begriff zum ersten Mal bei Lukács auf. Nicht? Und Adorno hat das von dem Lukács übernommen. Die zweite Natur, wobei Sie bedenken müssen, nicht, dass also diese zweite Natur eben gar nichts anderes als Eigengesetzlichkeit der Ökonomie bezeichnet. Nicht, dass es eine Natur, die uns gegenübersteht, als etwas Reales gegenübersteht, als das wir selbst erzeugt haben. Das ist ja die Paradoxie. Nicht, dass wir die eigengesetzlichen Dinge in irgendeiner Weise, in rätselhafter Weise erzeugt haben, nicht, denn außerhalb der Gesellschaft gibt es keine zweite Natur. Nicht außerhalb der Gesellschaft gibt es keine sinnlich übersinnlichen Dinge. Wir sind irgendeiner Weise, werden sie erzeugt. Und das Problem der Erzeugung nennt Marx dann auch Genesis des Werts. Also es wird nicht nur gefragt, in welchem Verhältnis Wie kommt denn jetzt nun der Austausch von Produkten zustande? In welcher Weise bestimmt also jetzt nun der Wert diesen Austauschverhältnisses? Sondern es wird nach dem Ursprung des Wertes selbst gefragt. Nicht Genesis des Wertes selbst, sagt er. In Theorie nur Mehrwert steht das. Das führt natürlich zum Problem der Methode. Nicht? Denn diese Genesis des Wertes verweist auf jene Methode, die Marx dialektische Entwicklungsmethode genannt hat. Nur in einem Brief, im Briefwechsel mit Engels hat er das getan. Er spricht da von meiner dialektischen Entwicklungsmethode, die er in Kapital anwendet. Wenn ich also hier mit Strukturalisten diskutiere, wie den Dings in Berlin, den Heinrich, ja. Die sagen dann, ja, das ist noch aus der Zeit der Grundrisse, dieser Begriff der Dialektik. Aber die hat ja hinter sich gelassen, Kapital. Also das stimmt nicht. Dieser Begriff der dialektischen Entwicklungsmethode, der stammt aus dem Jahr 1867, also nach dem Erscheinen des Kapitals. Und direkt bezogen auf das Kapital selbst. Meine dialektische Entwicklungsmethode sei nicht verstanden worden, sagt er da. Aber ihm wird jetzt nun verständlich werden, warum der Begriff der Genesis des Wertes genau auf diese Methode verweist. Und da sind wir wieder auf das Verhältnis natürlich von Gegenstand und Methode, sind wir damit zurückgekommen, aber das führt jetzt nur zu weit. Also, er geht hier im zweiten Abschnitt, der mystische Charakter der Ware. Das wird Ihnen jetzt sicherlich etwas sagen. Nicht? Die mystische Charakter der Ware, also nämlich das Doppelsein, der Doppelcharakter. Der sinnlich übersinnliche Doppelcharakter, das ist der mystische Charakter der Ware. Entspringt nicht aus ihrem Gebrauchswert. Das heißt, die subjektive Ökonomie hat es nur mit dem Gebrauchswert zu tun. Nicht einmal. Die lässt uns völlig im Stich, wenn es darum geht, die Genesis nicht dieses mystischen Charakters nachzuweisen. Er entspringt ebenso wenig auf den Inhalt der Wertbestimmungen. Der Inhalt der Wertbestimmungen ist also zumindest in rekartianischer Sicht die Arbeit. Das heißt, der Begriff der Arbeit kommt nicht zum Begriff des Doppelcharakters, nicht unmittelbar zum Begriff des Doppelcharakters. Erst dann, wenn ich dann erkenne, nicht, dass die Arbeit selbst ein Doppeltes ist. Denn erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten oder Tätigkeit, produktiven Tätigkeit sein mögen. Es ist eine physiologische und keine ökonomische Wahrheit, dass sie Funktionen des menschlichen Organismus sind und dass jede solcher Funktion, welches immer ihre Inhalt und ihre Form, wesentlich voraus Ausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan und so weiter ist. Das heißt, die Verausgabung von menschlichen Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan führt noch nicht zum Begriff des Werts. Nicht? Also aus dem Begriff des Hirns, des Nerven, des Muskeln können Sie nicht den Begriff des Werts ableiten. Was zweitens die Bestimmung der Wertgrößen. Also das allein interessiert den Ökonomen, die Bestimmung der Wertgröße, das heißt das Austauschverhältnis ist nicht von Ware und Geld. Bestimmung der Wertgröße zugrunde liegt die Zeitdauer je nach Ausgabung. Das ist die Behauptung Arbeitswerttheorie, nicht? Von Ricardo. Und die Quantität der Arbeit, so ist die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit unterscheidbar. Es gibt verschiedene Qualitäten der Arbeit, klar, nicht? Die konkreten Arbeiten unterscheiden sich voneinander. Sie stellen verschiedene Qualitäten dar. In allen Zuständen muss sich die Arbeitszeit, und die Arbeitszeit wird eben im ersten Abschnitt diskutiert, im ersten Abschnitt des ersten Kapitels, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den Moment, wo geht es jetzt hier weiter? ist das hier 85, 86, ja, ja, steht jetzt mal. Interessiert doch gleich nicht gleichmäßig verschiedene Entwicklungsstufen. Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, also nicht nur für sich selbst, sondern für andere, das heißt die Gebrauchswerte sind Gebrauchswerte nur für andere, nicht für mich. Nicht also nicht der, der Junggeselle, nicht der Kinderwagenfabrikant ist, nicht für den besitzt der Kinderwagen kein Gebrauchswert. Besitzt also natürlich nur Gebrauchswert für andere. Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält die Form auch eine, die Arbeit auch eine gesellschaftliche Form. Woher entspringt also der rätselhafte Charakter des Arbeitsproduktes, sobald es Warenform annimmt? Also hier wird unterschieden nicht, zwischen dem Arbeitsprodukt und der Ware. Nicht? Also ist das Arbeitsprodukt und die Ware unterscheiden sich qualitativ voneinander. Nicht, weil im Begriff des Arbeitsproduktes nicht der Doppelcharakter enthalten ist. Ja, woher entspringt also der rätselhafte Charakter des Arbeitsproduktes, also Warenform annimmt? Eben, die Warenform ist eine Doppelform, nicht das Produkt. Offenbar auch in dieser Form selbst. Die Gleichheit der menschlichen Arbeiten, das ist wieder der Rekurs auf den ersten und zweiten Abschnitt, erhält die sachliche Form der gleichen Wertgegenständigkeit. Jetzt habt ihr also diesen Begriff der Wertgegenständigkeit. Den hat er bereits schon zu Beginn des dritten Abschnitts eingeführt, den Begriff der Wertgegenständigkeit. Nochmals, Wertgegenständigkeit ist der Gegenbegriff zum Begriff Fiktion. Wenn man sagt, der Wert ist nur eine Fiktion, nicht, dann sagt man, der Wert ist kein Gegenstand. Ja, das ist also nur das Problem. Die sachliche Form der gleichen Wertgegenständigkeit. Nicht denken Sie daran, den Begriff des Wertstroms. Nicht der Wertstrom ist etwas Gegenständliches, und zwar etwas Gegenständliches im gleichen Sinne, im identischen Sinne. Nicht der Wertstrom, nicht heute und morgen unterscheidet sich nicht voneinander. Nicht Wert ist Wert, egal ob jetzt nun der Wert heute oder morgen getauscht wird. Wert als Arbeitsprodukt. Das Maß der Verausgabung der menschlichen Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße des Arbeitsproduktes. Also diese Verkehrung, ihr müsst immer sehen, hier sind Verkehrungen, von der Verkehrung der Rede. Nicht? Erhält die verkehrte Form. Nicht? Also wenn hier von Form die Rede ist, ist es immer hinzuzudenken, verkehrt. Mysteriöse, verkehrte Form. Endlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Arbeiten betätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen Verhältnisses der Arbeitsprodukte. Das ist ja etwas obskurs. Ein gesellschaftliches Verhältnis der Arbeitsprodukte, was soll das heißen? Nicht? Also kein Physiker und kein Physiologe nicht, wird also nun bei der Untersuchung Arbeit so etwas fühlt wie ein gesellschaftliches Verhältnis. Der Begriff des gesellschaftlichen Verhältnisses der Arbeitsprodukte ist also ein höchst problematischer Begriff. Und zwar bewusst wird hier diese Kombination verbunden. Und jetzt geht es gleich weiter. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, Keep going. Und das sind also ganz berühmte Sätze, die werden sehr häufig zitiert, aber nicht verstanden. Verstehe also einfach daran, dass ich den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständige Charakter, der Arbeitsprodukte selbst, jetzt kommt dieser Begriff gesellschaftliche Natureigenschaft, als gesellschaftliche Natureigenschaft dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit, und jetzt kommt eine ganz wichtige Formulierung, als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Das ist die Paradoxie. Also das hier ist eine These, Nicht, die ist also zumindest in teilweise in den vorangehenden Abschnitten diskutiert worden. Denn hier geht es natürlich um den Begriff der Gesamtarbeit. Und zu klären ist das Verhältnis von Einzelarbeit, privater Einzelarbeit und gesellschaftlicher Gesamtarbeit. Nicht, also meine, die Subjektivisten, die sind sich nicht schlüssig, gibt es so etwas wie Gesamtarbeit oder nicht. Nicht gelegentlich taucht es auf, bei Schumpeter etwa, aber dann wird es sogleich wieder zurückgenommen. Denn ihr müsst euch immer wieder vor Augen führen, mit dem Begriff der Gesamtarbeit ist der Begriff der Totalität eingeführt. Nicht Gesamtarbeit ist eine Totalität, ein Ganzes, aber ein Widerspruch dieses Ganzes. Nicht, also das Problem des Ganzen wird ja öfters in der Ökonomie diskutiert. Natürlich. Wenn ich in der Makroökonomie von Gesamtgrößen spreche, generell von Gesamtbegriffen, dann sind es natürlich Totalitäten. Aber das reflektiert der Ökonom nicht. Das heißt, es wird doch reflektiert, ich muss das zurücknehmen, und zwar im sogenannten Aggregationsproblem. Nicht, das heißt, die mikroökonomischen Größen lassen sich nicht aggregieren zu einer Gesamtgröße. Beziehungsweise kann nicht gezeigt werden, dass sie sich aggregieren zu einer Gesamtgröße. Und deswegen sagen jetzt nun die liberalen Gegner der keynesianischen Konjunkturpolitik, die sagen, das ist der Mises vor allen Dingen, das sind alles Fiktionen eurer Gesamtgrößen. So etwas gibt es gar nicht. Da sieht man, wie taucht die Frage auf, was ist real? Was gibt es? Gibt es diese Gesamtgrößen oder nicht? Und das war genau das Problem auch von Schumpeter dann. Nicht? Und Schumpeter wurde dann also der Zweifelte bis zuletzt, ob das überhaupt einen Sinn hat, sich mit Ökonomie zu beschäftigen. Das können wir nachweisen. Er war regelrecht verzweifelt. Also er ist in tiefe Resignation verfallen, der Schumpeter, insbesondere in Bezug auf das Geld. Und er sagte, er hätte eigentlich nie damit beginnen sollen, etwas über das Geld zu schreiben. Deswegen hat er auch sein Manuskript über Geld nie veröffentlicht. Also der hat sich dann zuletzt mit diesem Problem der Gesamtgrößen auseinandergesetzt und hat von diesem Standpunkt her den Keynes in einer Rezension vorgeworfen, was er, Keynes, mache, sei keine Wissenschaft. Und das hat natürlich den Ökonomen furchtbar aufgeregt, aber das ist auch ein Thema für sich. Der Schumpeter hatte natürlich ein viel größeres Problemverständnis als Keynes, einfach deshalb, nicht weil er von der deutschen Philosophie herkam. Und da gingen ihm die Probleme der Begriffsbildung in viel intensiverem Maße auf, nicht als den Keynes selber. Obwohl der Keynes natürlich auch seine Probleme hatte mit der Definition des Kapitals, sagt selbst, was heißt eigentlich Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals? Das kann ich eigentlich gar nicht definieren. Also es geht hier bei dem Begriff der Gesamtarbeit, müssen Sie immer dran denken, um Gesamtgrößen. Nicht? Und man könnte sagen, wenn Makroökonomie überhaupt einen Sinn hat, dann ließe sich also nur von der Marx'schen Theorie der Gesamtgrößen entwickeln. Aber das ist ein Thema für sich. Aber immer wieder, es geht hier um ganz wichtige Dinge. Problem der Gesamtarbeit, er sagt auch Gesamtgestalt. Nicht Arbeitsteile als Gesamtgestalt der Arbeit. Und dieses Problem ist also ungeheuer wichtig, nicht? Also in der Diskussion um die Legitimität der Gesamtgrößen in der Makroökonomie. Wird so gut wie nicht gesehen. Aber ich meine, dass hier einer in München lehrender Volkswirt, Adolf Weber, der hat in seinem Lehrbuch sehr intensiv auf diese Dinge aufmerksam gemacht. Nicht, dass also dieses Aggregationsproblem bis heute nicht gelöst sei. Und das findet man, also diese Feststellung findet man auch in der Mitte der Durchschnitte, so wird es genügend diskutiert, aber nie intensiv. Denn man müsste sich übrigens auch die Gegner von Adorno, also Albert und Popper, die haben von dieser Fragestellung keine Ahnung. Sonst müssten sie sich genau mit diesem Begriff nicht der Gesamtgestalt und der Gesamtgröße auseinandersetzen. Im Positivismus-Streit ist alles überschlagen. Keine Ahnung von diesem Ding hat auch Habermas. Der Totalitätsbegriff bei Adorno gründet natürlich hier auf dem Problem der Gesamtgröße. Also lesen wir weiter. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Das ist eine unglaubliche Formulierung. Das heißt, man könnte das auch so formulieren. Es gibt diese These, hat vor allem der große Hegel-Interpret, Frankfurter Hegel-Interpret Bruno Liebrucks vertreten. Es geht in der abendländischen Philosophie, sagt Liebrucks, immer eigentlich um zwei Grundprobleme. Das ist einmal das Verhältnis von Einzeln und Allgemein, das Problem des Nominalismus, Begriffsrealismus. Nicht, das ist das Thema eigentlich der vormodernen, könnte man sagen, Ontologie. Plato, Aristoteles, bis in die Scholastik hinein. Und mit Descartes kommt ein ganz anderes Paradigma zur Sprache, nämlich das Subjekt-Objekt-Verhältnis. Und in der Sicht von Liebrucks ist die Dialektik gar nichts anderes als die Synthese nicht, dieser beiden Problemstellungen. Des Subjekt-Objekt-Verhältnisses und des Universalien-Problem Einzelnes und Allgemeines. Und Adorno sagt, also ein reiner Nominalismus, nicht wie ihn auch Albert, aber auch Ökonomen wie Eugen vertreten, nicht, ist eigentlich keine Wissenschaft sein, kann keine Theorie sein. Jede Theorie nicht, muss in irgendeiner Weise versuchen, sagt Adorno in seinen Vorlesungen hauptsächlich, mit diesem Problem Einzelnes, Allgemeines ins Reine zu kommen. Nicht, das heißt, einen Begriff des Realallgemeinen zu erstellen. Und hier kommt das auch zur Sprache in diesen Sätzen. Dieses Verhältnis von Subjekt-Objekt, Einzelnes und Allgemeines. Und zwar wird gesagt, ein innergesellschaftliches Verhältnis von Einzelnes und Gesamtarbeit, also ein Verhältnis von Einzelnen und Allgemeinen, stellt sich dar als ein Subjekt-Objekt-Verhältnis. Nämlich als ein Verhältnis zwischen den Subjekten nicht, und der ökonomischen Gegenständigkeit. Denn die Gegenstände, so sagt er dann weiter, stehen ein Verhältnis untereinander, nicht? Das ist das Objektsystem der Ökonomie gewissermaßen, und zwar so, dass sie als ein außer den Menschen vorhandenes Verhältnis erscheinen, nicht sind, aber erscheinen. So gesagt, aber als ein außer ihnen existierendes Gesellschaftsverhältnis von Gegenständen. Und diese Problematik hat schon der junge Marx erkannt, aber das ist jetzt ein Thema für sich. Also in den Frühschriften, da findet sich die erste Einsicht, nicht im Einblick in diese paradoxe Verhältnis, also von Subjekt-Objekt einerseits und Einzelnen allgemein andererseits. Können Sie ja schon, ich habe das schon vorhin zitiert, nicht dieses paradoxe, diese paradoxe Verkehrung, wo es heißt, dass die ökonomische Grundstruktur eine ist, in der eine Versubjektivierung der Sachen und eine Versachlichung der Personen stattfindet. Das ist ja ein Subjekt-Objekt-Verhältnis. Ein verkehrtes Subjekt-Objekt-Verhältnis. Ja, also jetzt Schluss, oder? Ja, oder soll man noch die Seite zu Ende lesen? Ja. Na gut. Durch dieses Quid pro Quo, also Quid pro Quo, das ist ein sehr Lieblingsausdruck von Marx, das Philosoph heißt Verkehrung. Durch diese Quid pro Quo, das eine steht für anderes, nicht? Das Marx wirklich so, werden die Arbeitsprodukte Waren. Und jetzt habt ihr wieder nicht diese Formulierung. Sinnlich-übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. Nicht, also auch der Begriff des gesellschaftlichen Dings müsst ihr euch immer wieder brauchen, für das ein paradoxer Begriff. Nicht den Ding und Gesellschaft werden entgegengesetzt. Aber hier haben wir es ja nicht mit der physikalischen Natur, sondern mit der zweiten Natur zu tun. Und diese zweite Natur, nicht, die ist hier in diesem Begriff zusammengefasst, umschrieben, eines gesellschaftlichen Dings. Der Einzige, der so ähnlich formulieren könnte, in der Soziologie, ja, also die Soziologen werden das wissen, war der Durkheim. Nicht? Auch da ist von sozialen Dingen die Rede. Und Adorno hat immer wieder auf den Durkheim gewiesen. Deshalb ist das sehr lesenswert, ich habe die Kommentare von Adorno in den soziologischen Schriften, Band 8, wo er den Durkheim zum Zorn, zum allergrößten Zorn, nicht der Durkheim, der arme wie Rinde König, entwickelt. Aber das ist genial, das ist ganz hervorragend. Also dieses Problem des gesellschaftlichen Dings. Und das ist natürlich auch das Problem des ökonomischen Gegenstands. Das ist von den Durkheim sehr genial erkannt worden. Übrigens, ich wurde gerade vorhin gebeten, ich soll das nicht versäumen, auf die geniale durkheimische Definition der Methode hinzuweisen. Es gibt die Schriften zur Begründung der Soziologie im Luchterhahn-Verlag erschienen, vor etwa 20 Jahren schon, und frühe Schriften. Und da sagt der Durkheim, die Methode, er beschäftigt sich immer wieder mit dem Problem der Methode, ist der Ersatz für das Experiment. Wir können in der Sozialtheorie nicht experimentieren, nicht die Methode muss das leisten, was den Soziologen, Ökonomen versagt ist, nämlich zu experimentieren. Ich finde das ganz genial, diese Formulierung von Durkheim. Und deswegen hat ja immer wieder der Adorno diesen Gegensatz zwischen Max Weber und Durkheim thematisiert. Nicht den Gegensatz, wenn man so will, zwischen Individualismus und Holismus, so könnte man es vereinfacht darstellen auch sagen. Nur hat natürlich der Durkheim nur sehr oberflächliche Kenntnisse, nicht der wertheoretische Probleme. Da schwankt er zwischen subjektiven und objektiven Bestimmungen. Also man fällt immer wieder, wie Marx sagen würde, ein Quid pro Quo, ein Verkehrer. Durch dieses Quid pro Quo werden die Arbeitsprodukte waren sinnlich, übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. So stellt sich der Lichteindruck eines Dings auf den Sehnerv nicht als subjektiver Reiz des Sehnervs selbst, als subjektiver Reiz selbst, sondern als gegenständliche Form eines Dings außerhalb des Auges da. Aber beim Sehen wird, also er will jetzt wieder mal die Differenz zwischen Physik und Ökonomie, Physiologie und Ökonomie darstellen, sondern als gegenständliche Form eines Dings außerhalb des Auges. Aber man sehen wird wirklich Licht von einem Ding, dem äußeren Gegenstand, auf ein anderes Ding, das Auge geworfen. Es ist ein physisches Verhältnis zwischen Physik und Ding. Das ist jetzt wichtig. Nicht also ein physisches Verhältnis oder physiologisches Verhältnis zwischen physischen Dingen, das ist in Ordnung. Nicht also die Möglichkeit eines solchen Verhältnisses, nicht und die Möglichkeit seiner Erkennbarkeit ist Thema eben der unter anderem der kantischen Erkenntnistheorie. Das ist der Grund. Ein physisches Verhältnis zwischen physischen Dingen. Dieses physische Verhältnis zwischen physischen Dingen ist natürlich erst einmal ein Kausalverhältnis, ne? Das der Kant thematisiert hat. Dagegen, jetzt sagt er nun, aber hier in der Ökonomie, im Unterschied zur Naturwissenschaft, hat die Wärmeform und das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte, worin sie sich darstellt mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden dinglichen, das heißt physikalischen Eigenschaften, absolut nicht zu schaffen. Also hier wird eine kategoriale Differenz zwischen Naturwissenschaften und den sogenannten Gesellschaftswissenschaften konstatiert. Nicht eine, wenn man will, quasi-ontologische Differenz. Nicht? Also er sagt hier, die Geisteswissenschaften, die haben es mit einem ganz anderen Verhältnis von Dingen zu tun, also Sozialwissenschaften, genauer gesagt, als die Naturwissenschaften. Das heißt, der Gegenstand ist anderer nicht als ein physikalischer Gegenstand und deshalb bedarf er auch einer anderen Methode. Nicht? Denn die Methode muss in irgendeiner Weise adäquat sein im Gegenstand. Also das heißt, die Naturwissenschaft ist sowieso völlig unbrauchbar, nicht um die ökonomischen Gegenstände zu thematisieren. Es ist nur, dagegen hat er angefangen, das Wertverhältnis. Also das Wertverhältnis ist eben ein Verhältnis, aber ein Verhältnis sui generis. Nicht der Gestalt, nicht dass also die Glieder dieses Verhältnisses sich wechselseitig bestimmen. Und das findet nicht in der Natur statt. Nicht, das ist die qualitative Differenz zur Natur. Es findet nicht dieses zirkuläre Verhältnis statt. Wir müssen immer an dieses zirkuläre Verhältnis denken. Nicht, dass das eine das andere bedingt und ausschließt, gleichzeitig ausschließt. Zu Beginn des dritten Abschnitts hat er dieses zirkuläre Verhältnis thematisiert. Dagegen hat die Warenform das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte, das liest sich so, denkt man sich nicht viel dabei, nicht? Wertverhältnis, okay, Gebärde, ne? Und die stehen im Verhältnis zueinander. Ja, das sind aber alles natürlich nicht naturwissenschaftlich einlösbare Strukturen. Worin sich dann in der physischen Natur und den daraus entspringenden dinglichen Beziehungen absolut nichts zu schaffen. Nicht, das heißt, hat nichts mit natürlichen Verhältnissen zu schaffen. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Das ist natürlich eine These. Klar. Wird auch deutlich werden, warum die Kritik der ökonomischen Kategorien seinen Ursprung hat in der Religionskritik. Nicht, das werdet ihr hier ganz deutlich erkennen in diesem folgenden Satz. Es ist ein bestimmtes Gesellschaftsverhältnis der Menschen selbst, welches für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelreligion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. Nicht, das ist genau dieses Problem der ökonomischen Entfremdung im Unterschied nicht zur religiösen Entfremdung. Also hier gibt es eine Analogie, wie er hier ausdrückt. Und diese Analogie gründet sich natürlich in dem Problem der Entfremdung. Ein Begriff, den der Ökonom nicht kennt. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende gestalten. Das ist die Definition eben des Fetischismus. Und der Marx hat diesen Begriff des Fetischismus bereits schon 1844 eingeführt. Also die Religionskritik, die hat den natürlich populär gemacht, diesen Begriff des Fetischismus. Und hier habe ich das mir herausgeschrieben. Und zwar findet sich das im Band, das folgende Zitat findet sich im Band 1 der MEW auf der Seite 91 und der Seite 147. Da spricht der Marx, also da war noch ein Philosoph, hat er sich mit Ökonomie noch gar nicht beschäftigt. Der Fetischismus gaukelt dem Fetischdiener vor, dass ein lebloses Ding seinen natürlichen Charakter aufgeben werde. Das heißt, das leblose Ding wird plötzlich eben halt ein Zauberstab, nicht? Der da unnatürlich ist zu bewirken vermag. Deswegen, also dass ein lebloses Ding seinen natürlichen Charakter aufgeben wird, das ist der Fetischismus. Das kommt, das ist ein Wort aus dem Portugiesischen übrigens, der Fetischismus, und geht zurück auf eine Frühform der Religionskritik, nicht bei einem Portugiesischen, ich weiß, bin mir nicht so ganz sicher. Auf alle Fälle ist es von portugiesischer Herkunft, nicht dieser Begriff des Fetisch, des Fetischismus. Und dann heißt es, die Wilden von Kuba hielten das Gold für den Fetisch der Spanier. Ein sehr schöner Vergleich, nicht? Also hier seht ihr wieder mal nicht diese Beziehung zwischen der Religionskritik und der Ökonomiekritik. Nicht Fetischismus, nicht diese, dass das Bindeglied zwischen der Religionskritik und der Ökonomiekritik. Nebenreligion fischen, hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit einem Leben begabt und so weiter. Also jetzt vielleicht will ich nur noch hinweisen auf den Begriff des gegenständlichen Scheins. Und dann vor allem, das müsst ihr sehr ernst nehmen, auf der Seite 90. Da heißt es in der Mitte, da geht es um die Definition der Kategorie. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn die Kategorie ist etwas anderes als das Modell der Ökonomen und der Soziologen. Nicht, diese Differenz von Kategorie und Modell ist nie diskutiert worden in der Mitte. Ich wüsste jedenfalls kein Autor zu nennen. Derartige Formen, also oben heißt es noch, wenn ich sage, habt ihr das, Rock, Stiefel und so weiter, bezieht sich auf die Leinwand als allgemeine Verkörperung menschlicher Arbeit, so springt die Verrücktheit dieses Ausdrucks ins Auge. Nun muss ich noch eins noch erklären. Schon bei Hegel wird der doppelte Sinn des Begriffs Verrücktheit thematisiert. Dass nämlich verrückt sein zweierlei bedeutet, nämlich, dass ich die Stühle verrücke aus der Reihe heraus, nach außen, und dann, dass es eben einen geistigen Effekt bedeutet. Also verrückt, nicht als geistige Verwirrung, und verrückt als eine gegenständliche Verrückung. Das heißt, aus dem Bereich des Menschlichen, des Sozialen, nicht, wird verrückt ein soziales Verhältnis, ein menschliches Verhältnis, das als ein nicht-menschliches Verhältnis, nämlich als ein Verhältnis von Gegenständen erscheint. Das ist die Verkehrung. Und nun sagt er also hier, diese Verrücktheit hat seinen Grund natürlich in der Ökonomie, erscheint ihnen die Beziehung ihrer Privatarbeiten zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit, also gesellschaftliche Gesamtarbeit, immer dran denken, das heißt Totalität, genau in dieser verrückten Form. Derartige Formen, das heißt verrückte Formen, bilden eben die Kategorie der politischen Ökonomie. Es sind gesellschaftlich gültiger, hier erscheint der Begriff der Geltung, also objektive Gedankenformen für Produktionsverhältnisse dieser historisch bestimmten gesellschaftlichen Produktionsmaße. Aller Mystizismus der wahren Welt, aller Zauber und Spuk, sagt er hier. Also Mystizismus ist ein Zauber und Spuk. Zauber nicht Fetischismus, Spuk, Spukgestalten, Zaubergestalten, nicht, das sind eben halt die Gestalten, nicht, die der Fetischdiener dem Fetischisten vorkaufen. Also Mystizismus der Wahnwelt als der Zauber und Spuk, welche Arbeitsprodukte, also Arbeitsprodukte ist etwas Rationelles, nicht Geheimnisvolles, auf Grundlage der Warenproduktion umnebelt. Zauber und Spuk umnebeln die Arbeitsprodukte, sofern sie als Waren auftreten. Und diese verschwindet sofort, sobald ihr andere Produktionsformen findet. Jetzt will ich nochmal schauen, wo der Begriff des Gegenständigen scheint. Das könnt ihr aber auch zu Hause nochmal nachschauen. Das sagt ihr wortwörtlich, nicht die, der Fetischismus, das heißt gegenständiger Schein der Arbeitsprodukte. Also dieser gegenständige Schein ist ein notwendiger Schein, um mit Adorno zu sprechen. Ja, wo ist es gesellschaftliche Dinge? Ne? Fetischismus, der Arbeitsprodukt, der anklebt, nee, das ist es nicht. Ich habe mein Eigenkapitalband nicht mitbringen können. Es war mir zu schwer und außerdem ist es so verschmiert, dass ich Mühe habe, die Sätze zu lesen. Es gibt noch eine andere Definition der Kategorie. Und wie sich beide Definitionen der Kategorie zueinander verhalten, ist auch sehr schwierig zu bestimmen. Nämlich in der berühmten Einleitung zur Kritik der Bourgeoisie. Da nennt er die Kategorien auch Existenzbestimmungen oder Daseinsformen der gesellschaftlichen Arbeit. Nicht? Also wie ist nur beides in Übereinstimmung zu bringen? Der Begriff des, der objektiven Gedankenform taucht übrigens bei Hegel auf. Wortwörtlich spricht er von einmal von einer objektiven Gedankenform. Ja, also wo ist, ich habe schon immer noch nicht diesen Formulierung gefunden, gegenständige Schein. Naja, das kann ich gewissermaßen als Hausaufgabe. Gegenständige Schein der gesellschaftlichen Stimmung der Arbeit. Und diese Definition des Fetischismus ja, finden Sie nicht, nicht einmal der marxistischen Literatur. Das ist nur 10 gewesen. Ja, machen wir Schluss.